Etty Hillesum ist eine erstaunliche Frau. Ein kleines Wunder, so scheint mir. Als Person, aber auch mit ihren Texten. Sie hat sich dagegen gewehrt, zu hassen. Obwohl sie in einer Situation war, in der jeder, aber auch wirklich jeder, auch den größten Hass verstanden hätte. Die 27-28-jährige Frau aus Amsterdam weigert sich, sich und ihr Leben in Sicherheit zu bringen und besteigt stattdessen mit ihren Eltern, ihrem Bruder und vielen anderen Jüdinnen und Juden aus dem Zwischenlager Westerbork den Transport nach Auschwitz. Sie tut das, weil es aus ihrer Sicht nicht darauf ankommt, sein einzelnes Leben zu retten, sondern eher darauf, etwas zu bewahren und hochzuhalten, was man einfach als Würde des Menschen zu beschreiben versuchen könnte. Und was sie selbst als Liebe beschreibt oder als Gott. Sie weigert sich, die Deutschen zu hassen. Trotz allem. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Wie kommt das? Wie macht sie das? Sie schreibt intensiv Tagebuch und schreibt Briefe. Sie erklärt sich. Und sie bleibt in einer Haltung der Augenhöhe mit den Peinigern, genauso wie mit den Opfern. Bleibt hellsichtig und klar, voller Empathie und Mitgefühl. Das zu lesen oder zu hören, habe ich zugleich als verstörend und beglückend empfunden. Etty Hillesum nimmt diese Haltung aus einer tief empfundenen Religiosität heraus ein, aus einem besonderen Lebens- und Gottesverständnis. Da gibt es keinen allmächtigen Vater hinter den Dingen, keine Vorstellung einer absoluten Autorität, der wir uns unterwerfen sollten, sondern da gibt es nur uns zerbrechliche Menschen. In dieser Welt, in unserem jeweils eigenen Leben, dazu aufgerufen, Gott zu helfen. Etty Hillesum kann das ausdrücken, in einer wunderbar anschaulichen, präzisen und humorvollen Sprache. Vielleicht staunen Sie auch über Etty Hillesum. Seien Sie gespannt. Und abonnieren Sie Die lange Nacht als Podcast in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Robert Oschatz und ich begrüße Sie hier anstelle von Hans-Dieter Heimendahl, dem Redakteur der Langen Nacht, der durch eine Erkältung gerade keine Stimme hat und mir seinen Text gegeben hat. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandradio.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über den französischen Filmemacher François Truffaut, einen der Exponenten der Nouvelle Vague. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Ich war früh zu Bett gegangen und schaute von meinem Bett aus durch mein großes, offenes Fenster nach draußen. Und mir war wieder, als wäre mir das Leben mit all seinen Geheimnissen sehr nahe, als könnte ich es berühren. Ich hatte das Gefühl, als ob ich an der nackten Brust des Lebens ruhte und seinen leisen, regelmäßigen Herzschlag hörte. Ich lag in den nackten Armen des Lebens und es war dort so sicher und geschützt. Und ich dachte, wie merkwürdig das doch ist. Es ist Krieg. Es gibt Konzentrationslager. Kleine Grausamkeiten häufen sich auf kleine Grausamkeiten. Wenn ich durch die Straßen gehe, dann weiß ich von vielen Häusern, an denen ich vorbeikomme, hier ist ein Sohn im Gefängnis, hier wurde der Vater als Geisel genommen und dort haben sie das Todesurteil eines 18-jährigen Sohns zu ertragen. Und diese Straßen und Häuser befinden sich ganz in der Nähe meines eigenen Hauses. Ich weiß, wie gehetzt die Menschen sind. Ich weiß um das viele menschliche Leid, das sich häuft und häuft. Ich weiß um die Verfolgung, Unterdrückung, Willkür und um den ohnmächtigen Hass und viel Sadismus. Ich weiß das alles und behalte jedes Stückchen Realität im Auge, das sich mir aufdrängt. Und dennoch, in einem unbewachten Moment, wenn ich mir selbst überlassen bin, liege ich plötzlich an der nackten Brust des Lebens und seine Arme legen sich so sanft und so beschützend um mich und sein Herzklopfen kann ich nicht einmal beschreiben. So langsam und so regelmäßig und so leise, fast gedämpft, aber auch so treu, als ob es nie wieder aufhören wollte und auch so gut und barmherzig. Das ist nun einmal mein Lebensgefühl. Und ich glaube, dass kein Krieg oder irgendwelche sinnlosen menschlichen Grausamkeiten etwas daran zu ändern vermögen. Etty Hillesums Tagebücher und ihre Briefe sind weit mehr als eine Chronik der holländischen Judenverfolgung. Sie werfen universelle Menschheitsthemen auf wie Liebe und Hass, Verzweiflung und Hoffnung. Die junge Frau verstand sich als Chronistin ihrer persönlichen Entwicklung, ihrer Zeit und der Shoah. Die Tagebücher beginnen und enden mit dem gleichen Satz. Man möchte ein Pflaster auf vielen Wunden sein. Trotz allem kein Hass. Eine lange Nacht über Etty Hillesum. Von Burkhard Reinartz. Ja, ich glaube, der Reiz dieser Tagebücher liegt darin, dass Etty Hillesum in ansprechende Bildern ihr Ringen um die Wahrheit schildert. Abseits jeder Ideologie und sich dabei keineswegs schont. Professor Klaas Mellick hat an mehreren Universitäten in den Niederlanden und Belgien in den Fachbereichen Hebräisch, Altes Testament und Judaistik gearbeitet. Er ist Herausgeber der Gesamtausgabe der Tagebücher und Briefe von Etty Hillesum. Kurz vor der Deportation ins Übergangslager Westerbork hatte die 29-Jährige ihre Tagebücher Klaas Melliks Vater übergeben. Dieser war eng mit Etty Hillesum befreundet und sollte versuchen, sie nach dem Krieg zu veröffentlichen. In der Nachkriegszeit war leider kein Verlag dazu bereit. Etty Hillesums Texte schienen zu unkonventionell, zu philosophisch, zu spirituell. Erst Jahrzehnte später gelang es Klaas Mellick Junior, einen Verleger zu finden. 1981 erschienen Auszüge der Tagebücher unter dem Titel »Das denkende Herz«. Sie wurden in vielen Ländern veröffentlicht und berührten Hunderttausende von Leserinnen und Lesern. 2023 erschien die lang erwartete Gesamtausgabe auf Deutsch. Aber es gab noch immer keine Biografie über Etty Hillesum. Deshalb bat der Verleger Geurt Garland die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Judith Kuhlemeier, sich an die Arbeit zu machen. Die deutsche Übersetzung erschien nach 7-jähriger Recherche im Februar 2024 unter dem Titel »Mit dem ganzen Herzen – Das furchtlose Leben der Etty Hillesum«. Es ist, als fielen jeden Augenblick mehr Lasten von mir ab, als wären alle Grenzen für mich aufgehoben, die heutzutage die Menschen und Völker trennen. In manchen Augenblicken kommt es mir vor, als wäre das Leben für mich durchsichtig geworden und auch die Herzen der Menschen. Ich schaue und schaue und begreife immer mehr und werde innerlich immer friedvoller. In mir ist ein Vertrauen auf Gott, das mich zunächst durch sein rasches Wachstum fast ängstigte, das mir nun aber immer mehr zu eigen wird. Und jetzt an die Arbeit. Etty Hillesum wird am 14. Januar 1914 im holländischen Middelburg geboren. Etty Hillesum was the daughter of the Jewish Rebecca Bernstein Hillesum and Louis Hillesum, and she grew up with her half-Russian mother, Rebecca, father from Amsterdam, Louis, and her two brothers, Misha und Jakob. Etty Hillesum war die Tochter ihrer jüdischen Eltern, Rebecca Bernstein Hillesum und Louis Hillesum. Sie wuchs mit ihrer halbrussischen Mutter, ihrem Amsterdamer Vater Louis und den beiden Brüdern Misha und Jakob auf. Es war eine rastlose Familie, denn der Vater war Lehrer an einem Gymnasium und musste wegen seiner Arbeit oft innerhalb der Niederlande umziehen. Etty war ein ziemlich schüchternes Mädchen und las viel. Sie liebte es, in der Bibliothek ihres Vaters zu sitzen. Sie soll schon mit 10 Jahren Dostojewski gelesen haben. Sie hatte ein großes Interesse an russischer Literatur. Literatur, weil ihre Mutter halb russisch war. Sie war eine Träumerin, ein Mädchen, das sich am liebsten zurückzog. She was a dreamer, a girl who would like to withdraw. Erzählt Judith Kuhlemeier, die Biografin Etty Hillesums. Etty grew up in a Jewish family and was very much aware of her Jewish roots and traditions. Etty wuchs in einer jüdischen Familie auf und war sich ihrer jüdischen Wurzeln und Traditionen sehr bewusst. Als junges Mädchen sympathisierte sie mit der zionistischen Bewegung. Man kann also nicht sagen, dass sie ohne ein Gefühl für ihren jüdischen Hintergrund aufgewachsen ist. Sie war sich auch bewusst, wie sehr ihre russische Mutter als Jüdin im Russischen Reich verfolgt wurde. Etty entfernte sich dann, wie viele andere holländische Juden in den 1930er Jahren, von ihren Wurzeln und assimilierte sich in der holländischen Gesellschaft. Sie war mit Studenten zusammen, die eher dem Sozialismus und dem Kommunismus als dem Glauben ihrer Väter anhingen. Die junge Frau leidet unter Depressionen, Stimmungsschwankungen und diffusen Ängsten. Ihre Sehnsucht nach Liebe kompensiert sie mit sexuellen Affären. In erotischer Hinsicht bin ich raffiniert. Und ich möchte beinahe sagen, gerissen genug, um zu den guten Liebhaberinnen zu zählen. Die Liebe erscheint denn auch vollkommen. Und doch bleibt es Spielerei um das Wesentliche herum. Es bleibt tief in mir drin etwas gefangen. Und so ist es auch mit dem Rest. Intellektuell bin ich in der Lage, alles zu ergründen. Ich kann alles mit klaren Methoden anpacken. Ich scheine in vielen Problemen des Lebens äußerst überlegen zu sein. Und doch, dort sehr tief sitzt ein zusammengeballter Knäuel. Er hat mich fest im Griff. Und ich bin ab und zu doch nur ein ängstlicher armer Tropf, trotz des klaren Denkens. Lebensangst auf der ganzen Linie, völlige Niedergeschlagenheit, Mangel an Selbstvertrauen, Abscheu, Angst. Ich bin wie ein vertrottelter Säufer um das Eisclubfeld gebummelt und habe dem Mond ganz verrückte Dinge gesagt. Der Mond ist auch nicht von gestern. Solche Typen wie mich dürfte er schon öfter gesehen haben. Er dürfte überhaupt so einiges gesehen haben. Februar 1941. Im Alter von 27 Jahren geschieht etwas, das Etty Hillesum später ihre Wiedergeburt nennen wird. Eine Bekannte empfiehlt ihr den jüdischen Therapeuten Julius Speer. Speer war 1939 nach der Reichspogromnacht von Berlin nach Amsterdam emigriert. In der deutschen Hauptstadt zählten bekannte Persönlichkeiten wie Albert Einstein zu seinen Klienten. Der Schweizer Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung förderte Speer und empfahl ihm, sich als Therapeut selbstständig zu machen. Am 3. Februar, einem eiskalten Wintertag, schellt Etty Hillesum an der Wohnungstür von Julius Speer. When Etty went to Julius Speer, who was a psychotherapist, one of the first things which Speer told her was that there was no balance inside her. Ihr Psychotherapeut Julius Speer sagte schon bei der ersten Sitzung mit Etty, es gäbe kein Gleichgewicht zwischen ihrem Gefühlsleben und ihrer eher rationalen, intellektuellen Seite. Und dass ihre psychischen Probleme mit dem Nichtbeachten ihrer Gefühle zusammenhingen. Etty würde an einer sogenannten seelischen Verstopfung leiden. Ja, es gäbe einen großen Kampf in ihr zwischen ihrem emotionalen und ihrem rationalen Leben. So, yes, there was a big fight, you can say, inside Etty between her emotional and her rational life. Julius Speer charakterisiert Etty Hillesum nach dem ersten Treffen in einem Sitzungsprotokoll. Übernervös, übererregbar, sehr sensibel, verkehrt immer in großer Anspannung. Eigensinnig, ehrgeizig, starkes Anerkennungsbedürfnis. Verfügt über künstlerische Begabung, kann sich gut schriftlich ausdrücken. Sehr bewegliche, intuitive Intelligenz. Gerechtigkeitssinn, gute Beobachtungsgabe, gute Sinneswahrnehmung. Fähigkeit zur Anpassung. Großzügigkeit des Gefühls, warmherzig. Viele Begabungen, aber auf keinem Gebiet etwas fertig geschafft. Das Gefühl wird vom Denken unterbrochen. Objekt ist zunächst ganz impulsiv, dann setzt das Denken so kritisch ein, dass es das ursprüngliche Gefühl zurückdrängt. Ja, Etty's psychological problems were often connected with problems with her health. She was suffering from headaches. Etty's psychische Probleme waren oft mit gesundheitlichen Problemen verknüpft. Sie litt unter Kopfschmerzen, unter allen möglichen körperlichen Beschwerden. Wegen ihrer Kopfschmerzen nahm sie täglich Aspirin ein, ohne zu wissen, dass die Tabletten ihren Magen belasten würden. Es bestand ein enger Zusammenhang zwischen ihren psychischen Problemen und ihren körperlichen Beschwerden. Sie musste sich oft ausruhen, nachmittags schlafen, sich aus dem Leben zurückziehen, wenn sie sich sammeln musste, um neue Kraft zu schöpfen, um sich von ihrem körperlichen Unwohlsein zu erholen, um wieder auf die Beine zu kommen. Physical malaise in order to go on. Etty Hillesum ist von der Kompetenz Spiers beeindruckt. Auch als Mann findet sie ihn anziehend. Gleich nach der ersten Therapiestunde schreibt sie ihm einen Brief. So ein kleines Stückchen Chaos schaute mich mit einmal tief unten aus der Seele an. Und als ich von ihm nach Hause fuhr, hätte ich gern überfahren werden wollen von einem Auto und dachte, ach ja, ich werde wohl auch verrückt sein, so wie meine ganze Familie. Ein Gedanke, den ich immer bekomme, wenn ich mich irgendwie verzweifelt fühle. Aber jetzt weiß ich schon wieder, dass ich das nicht bin. Nur, dass ich noch sehr viel an mir selber arbeiten muss, um ein erwachsener Mensch zu werden. Und Sie werden mir dabei helfen? So, jetzt habe ich Ihnen ein paar Worte geschrieben. Hat mich große Mühe gekostet. Ich schreibe furchtbar ungerne, fühle mich dabei immer so gehemmt und unsicher. Und ich möchte später Schriftstellerin werden. Jawohl. Etty was very scared herself to get in a way mad like her two brothers. Etty hatte große Angst, in gewisser Weise verrückt zu werden, wie ihre beiden Brüder. Sie hatte Angst, die Grenze zu überschreiten und sich im Wahnsinn zu verlieren, so wie es vor allem ihrem Bruder Misha ergangen war, der als schizophren galt, und auch ihrem Bruder Jakob, der manische Depressionen hatte. Die Therapie bei Julius Spier war auch deshalb so wichtig für sie, weil er ihr half, weniger Angst zu haben und den eigenen Kräften mehr zu trauen als ihren Schwächen. And on her psychological capabilities instead of incapabilities. Kurz nachdem sie eine Therapie mit Julius Spier angefangen hat, blickt sie da zurück in ihr Tagebuch und schreibt dann: Lieber Himmel, was bin ich früher doch für ein armes Ding gewesen im Vergleich zu jetzt? zitiert Klaas Melik aus Etty Hillesums Tagebuch. All die vielen Abenteuer und Affären haben mich im Grund nur unglücklich gemacht und innerlich zerrissen. In der Liebe bin ich einfühlsam, dennoch ist sie nur ein Spiel, das nicht zum Kern durchdringt. Ganz tief in mir bleibt etwas verschlossen. Es ist schwierig, mit Gott und dem Unterleib in gleicher Weise zurechtzukommen. Es ist schwierig, mit Gott und dem Unterleib in gleicher Weise zurechtzukommen. Ihre therapeutische Aufgabe bestand darin, dass sie ihre starke sexuelle Leidenschaft zu einer Liebe zu den Menschen im Allgemeinen erweitern soll. Eine Liebe, die sie mit ihrem wachsenden Glauben an Gott verband. So beschreibt der Judaistikexperte Klaas Melik Etty Hillesums Ambivalenz. Die Notizen, die Speer seiner Klientin nach den Therapiestunden gelegentlich mitgibt, setzen unbekannte Kräfte in ihr frei. Die Spirale von Ängstlichkeit, Depression und Manie beginnt sich langsam zu lockern. Die Anziehungskraft zwischen Menschen beruht auf Ausstrahlung. Wenn man negativ eingestellt ist durch Schuldgefühle, Angst, Minderwertigkeitsgefühle, dann zieht man niemand an, weil man nichts ausstrahlt. So beruht alles auf zwei Polen, die zusammengehen müssen. Man soll die negative Seite von Menschen, in deren Umgebung man lebt, klar erkennen und sich dagegen wehren. Aber man soll deswegen nicht den ganzen Menschen verstoßen, verachten, sondern ihm mit Mitgefühl entgegenkommen. Pessimistische Depressionen sind als schöpferische Pausen zu betrachten, in denen sich die Kräfte wiederherstellen. Wenn man sich hierüber bewusst ist, so werden die Depressionen schneller vorübergehen. Man sollte sich nie deprimiert fühlen über eine Depression. Das scheint so einfach und fast abgedroschen. Aber wenn man wirklich so lebt, wenn diese paar Worte in das eigene Fleisch und Blut übergehen, dann wird man ein anderer Mensch. Schon diese Formulierungen, die sozusagen direkt aus meinem eigenen Herzen gegriffen sein könnten, sprechen mich darum so sehr an, weil es sich anfühlt, als ob Speer sie zu mir persönlich sagte. Früher wären dies Worte gewesen, bei denen ich anerkennend genickt hätte mit einem »Oh ja, genau so ist es«. Aber nun durchdringen sie mein ganzes Wesen, sinken irgendwo tief auf den Grund und werden zu einem Teil von mir. So paradox es auch klingen mag. Speer macht die Menschen gesund, indem er sie lehrt, das Leiden zu akzeptieren. Der Therapeut empfiehlt Etty Hillesum auf dem Weg zu ihrer Mitte spirituelle Schriften und russische Literatur. Sie verschlingt Bücher von Leo Tolstoi, Michail Lermontow und Fjodor Dostojewski. Sie studiert die Bekenntnisse des heiligen Augustinus, Schriften von Meister Eckhart und anderen christlichen Mystikerinnen und Mystikern. Eine besondere Rolle in ihrer Entwicklung spielt der Schweizer Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung. Als Jungschüler führt Julius Speer sie in dessen Denken ein. Oft begleiten Jungs Gedanken Etty Hillesum in den Tag hinein. Höher als der Selbstzweck der Wissenschaft oder Kunst steht der Mensch, der Schöpfer seiner Werkzeuge. Nirgends stehen wir dem vornehmsten Geheimnis aller Ursprünge näher als in der Erkenntnis des eigenen Selbst, das wir immer schon zu kennen wähnen. Aber die Tiefen des Weltraumes sind uns bekannter als die Tiefen des Selbst, wo wir das schöpferische Sein und Werden fast unmittelbar belauschen können, allerdings ohne es zu verstehen. Meine innerliche Landschaft besteht aus großen, weiten Ebenen, unendlich weit, mit kaum einem Horizont in Sicht. Eine Ebene geht über in eine andere. Und wenn ich so zusammengesunken auf diesem Stuhl sitze, den Kopf sehr tief geneigt, dann streife ich über diese blanken Ebenen. Und wenn ich eine Weile so sitzen bleibe, stellt sich bei mir ein wohltuendes Gefühl der Unendlichkeit und der Ruhe ein. Die Innenwelt ist genauso real wie die Außenwelt. Man sollte sich dessen bewusst sein. Sie hat auch ihre Landschaften, ihre Konturen, ihre Möglichkeiten, ihre unbegrenzten Gebiete. Und man ist selbst das kleine Zentrum, in dem die Innen- und Außenwelt aufeinandertreffen. Die beiden Welten ernähren sich gegenseitig. Man darf nicht die eine auf Kosten der anderen vernachlässigen, die eine nicht als wichtiger erachten als die andere. Sonst ruiniert man die eigene Persönlichkeit. Etty Hillesums rasante innere Entwicklung verdankt sie neben ihrer Willensstärke und der Therapie bei Julius Speer ihrem Tagebuch, das sie bis zur Deportation ins Übergangslager Westerbork täglich führen wird. Am Anfang war es ein therapeutisches Mittel. Das hat ihr Therapeut Julius Speer ihr angeraten. Aber es entwickelte sich, diese Gewohnheit, um ihre Gedanken und Erfahrungen regelmäßig aufzuschreiben und darauf zu reflektieren. Anders als andere Niederländer, die ein Tagebuch über ihre Kriegserfahrungen führten, war das nicht die Absicht von Etty Hillesum. Es ging ihr um ihre innere Entwicklung festzulegen. Sie wollte Lehren ziehen aus dem Verhalten der Menschen unter extremen Umständen. Was wir sehen in den Tagebüchern, ist, dass sie einen Verband sucht zwischen ihrer Erfahrung als Jüdin und das jüdische Schicksal, was sie nennt Massenschicksal, und die allgemeine Erfahrung der Menschen in schwierigen Umständen. 11 Tagebuchhefte wird sie in den folgenden beiden Jahren füllen. Eins der Hefte bleibt verschollen. Die historischen Ereignisse des Nazi-Terrors grundieren Etty Hillesums Tagebücher, stehen aber nicht im Zentrum ihres Schreibens. Es ist ein langsamer und schmerzlicher Prozess, zur wirklichen inneren Selbstständigkeit geboren zu werden. Mit immer größerer Sicherheit zu wissen, dass es nie und nimmer Zuflucht bei anderen für dich gibt, dass die anderen genauso unsicher, schwach und hilflos sind wie du selbst. Du musst nicht mehr sein wollen, als du bist. Indem du krampfhaft versuchst, mehr sein zu wollen, verschwendest du dein letztes bisschen Energie, das du benötigst, um genau das zu sein, was du sein könntest. Etty's search for herself was, of course, individual. She wanted to find more peace in her life, more quietness inside herself. Ettys Suche nach sich selbst war erstmal individuell. Sie wollte mehr Frieden in ihrem Leben finden, mehr Ruhe in sich selbst. Aber sie verband das immer mit einem höheren Ziel, dass, wenn jeder die guten Seiten in sich selbst suchen würde, wenn jeder in der Lage wäre, diese Güte und diesen Frieden in sich selbst auszugraben, dass dann die ganze Welt davon profitieren würde. Es war also weit mehr als ich bezogen. Etty glaubte fest daran, dass wir nur dann eine bessere Welt schaffen können, wenn die Menschen in der Lage sind, Hass, Unzufriedenheit und Ärger in sich selbst loszuwerden. Able to get rid of the hatred and the dissatisfaction and the anger inside themselves, that we could create also a better world. Das Treffen mit Julius Speer war ein klarer Wendepunkt in Ettys Leben. Sie spricht wörtlich von meinem Leben vor und nach Speer. Er hatte also in jeder Hinsicht einen sehr positiven Einfluss auf sie als Frau, auf ihre Selbstfindung, auf ihren Glauben an sich selbst und auch auf ihr Leben als Schriftstellerin. Sie träumte so lange vom Schreiben und es war Speer, der ihr riet, ein Tagebuch zu führen. Zunächst war sie sehr schüchtern beim Schreiben, aber es stellte sich als eine sehr wichtige Erfahrung für sie heraus. Sie lernte, dass sie sich ausdrücken konnte. Strange to express herself on a piece of paper, but it turned out to be a very important experience for her. She learned that she could express herself. Es musste nicht gleich Literatur sein, aber sie konnte schreiben. Und schon bald begann sie, stundenlang zu schreiben. Und das half ihr enorm, sich selbst, aber auch ihr literarisches Talent zu entdecken. And that helped her enormously to discover herself, but also her literary talent. Etty Hillesum sich in die Seele schauen ließ, machten sich Männer der Wehrabteilung, dem Schlägertrupp der nationalsozialistischen Bewegung, auf den Weg zum Rembrandt-Plain. Ihr Ziel war das Café de Crone, eine der wenigen verbliebenen Gaststätten der Stadt ohne ein Schild an der Tür, für Juden verboten. Das Art Nouveau-Café war eine beliebte Ausflugsattraktion. Auch jüdische Einwohner Amsterdams besuchten gerne das Café de Crone. Doch nun warfen die Männer der Wehrabteilung ein Fahrrad durch die Fensterscheibe und marschierten ins Café. Die anwesenden Gäste versuchten, die Angreifer zurück nach draußen zu drängen. Genau das hatten die Kerle in den schwarzen Uniformen beabsichtigt. Es kam zu Prügeleien und Kämpfen, bei denen das gesamte prächtige Inventar zu Bruch ging. Wenige Tage später wird bei erneuten Kämpfen im Judenviertel ein Mitglied der Wehrabteilung schwer verwundet und erliegt kurz danach seinen Verletzungen. Was die nationalsozialistische Wochenzeitung Volk und Vaterland mit den Worten kommentiert: zerquetscht durch die dreckigen Pfoten eines Nomadenvolks, das nicht von unserem Blut ist. Am nächsten Morgen riegelten die Deutschen das alte Judenviertel hermetisch ab. Brücken wurden hochgezogen, Absperrungen errichtet, die vier Straßenbahnlinien im Viertel fuhren nicht mehr und am Rand prangte plötzlich ein großes Schild mit der Aufschrift Judenviertel, Jodsche Weg. Zunächst schien es, als ob die Lage ruhig bleiben sollte, doch nach erneuten Kämpfen mit jüdischen Schlägertrupps an anderen Orten der Stadt beschloss Hans-Alwin Rauter, der SS- und Polizeiführer, es sei an der Zeit, ein Exempel zu statuieren. Am 22. Februar, einem Samstag, fuhren Dutzende deutscher Überfallwagen ins Judenviertel und ein Heer von Polizisten startete mit Hunden eine Treibjagd auf jüdische junge Männer. Sie wurden vom Fahrrad geprügelt, gewaltsam aus den Häusern geholt und auf dem Jonas-Daniel-Meyer-Plain zusammengetrieben. Ein Tag später gab es eine weitere Razzia. Insgesamt brachte man 427 jüdische Männer zwischen 20 und 25 Jahren als Geiseln weg. Wohin, wusste niemand. Protestiert gegen die abscheulichen Judenverfolgungen, streikt, streikt. Die in Form und Ausmaß bis dahin ungekannte Razzia führte in Amsterdam zu einem einmaligen Massenprotest, der später als Februarstreik in die Geschichte eingehen sollte. Dabei standen kommunistische Arbeiter, häufig Mitglieder der inzwischen verbotenen Kommunistischen Partei der Niederlande, an vorderster Front. Viele Amsterdamer Beamte schlossen sich ihnen an. Am nächsten Tag standen die Straßenbahnen still, die Müllabfuhr arbeitete nicht und große Gruppen Streikender zogen in Protestmärschen über Damm und Rokin, wo sich ihnen tausende Sympathisanten anschlossen. Die Straße gehörte wieder den Amsterdamern. Doch die Euphorie sollte nicht lange dauern. Die Besatzer waren von dem Streik zunächst völlig überrumpelt, doch schon am nächsten Tag schlugen sie brutal zurück. Ein deutsches Polizeibataillon und zwei SS-Totenkopfregimenter zogen in die Stadt. In der Albert-Kolb-Straat fielen Schüsse. Streikende Beamte wurden unter Druck gesetzt und mit hohen Bußgeldern belegt, Dutzende von ihnen entlassen. In den Dünen bei Scheveningen kam es zu den ersten Exekutionen von Aufständischen. Der Widerstand wurde gebrochen. Einen einzigen Tag hatten die Amsterdamer Juden erleben können, dass sie nicht allein waren. Von nun an herrschte noch größere Unsicherheit und Angst. War das der Anfang? Und wenn ja, wovon? Aus Judith Kuhlemeyers Hillesum-Biografie. Etty Hillesum was developing incredibly fast during the years 1941-1942. Etty Hillesum entwickelte sich in den Jahren 1940 bis 1942 unglaublich schnell unter dem Einfluss von Speers Therapie. Aber auch unter dem immensen Druck des Krieges und der deutschen Besatzung Amsterdams, die ihren Lebensraum einschränkte. Und je mehr sie bedroht war, und das ist das große Geheimnis ihres Tagebuchs und ihrer Entwicklung, desto mehr konnte sie in sich selbst einen enormen Raum entdecken, in dem sie in ihren Gedanken frei sein konnte, in dem sie spirituelle Inspiration und eine Art psychologischer Befreiung fand, die fast unvorstellbar ist, wenn man weiß, dass sie als Studentin an Depressionen, Konzentrationsschwäche und Disziplinlosigkeit litt. Und jetzt entwickelte sie sich zu einer Frau, die nicht mehr so auf sich selbst bezogen war, die sich für andere Menschen, für die Welt öffnete. And here she developed into a woman who was not so much turned to herself anymore, who opened herself to other people, to the world. So, Mädchen, nun wird gearbeitet. Und keine Fantasien und großartigen Ideen und fabelhafte Intuitionen. Eine Übersetzungsübung machen. Vokabeln nachschlagen ist viel wichtiger. Der kleinste, unbedeutendste Aufsatz, den du niederschreibst, ist wichtiger als die Flut der grandiosen Ideen, in denen du schwelgst. Natürlich darfst du deine Ahnungen und deine Intuition behalten. Das ist eine Quelle, aus der du schöpfst. Aber sorge dafür, dass du nicht in dieser Quelle ertrinkst. Organisiere den Kram ein bisschen, betreibe ein wenig mentale Hygiene. Deine Fantasie, deine inneren Emotionen sind der große Ozean, dem du kleine Stückchen Land entreißen musst, die wahrscheinlich wieder einmal überschwemmt werden. So ein Ozean ist äußerst grandios und elementar. Aber es geht um die kleinen Stückchen Land, die du erobern kannst. Innerhalb kurzer Zeit begreift Etty Hillesum, dass die geistige Welt und der banale Alltag im Kern eins sind, dass Innen und Außen sich nicht widersprechen, sondern ein Fließgleichgewicht bilden. Wir sehen, dass Etty Hillesum einen Unterschied macht zwischen ihren inneren Erfahrungen und der äußeren Realität der Verfolgung und des drohenden Unterganges. Und sie ist der tödlichen Gefahr ganz bewusst, das Gefahr, in dem sie sich befindet. Aber dieses Wissen, dass er sterben sollte, beeinträchtigt ihren Sinn für das Leben. Denn was immer der Besatzer tun kann und auch tun wird, das kann niemals ihr Selbstgefühl beeinträchtigen. Man muss mit der gegenwärtigen, wirklichen Welt eng in Kontakt bleiben und versuchen, darin seinen Platz zu finden. Man darf nicht nur mit den Ewigkeitswerten leben. Das könnte auch in eine Vogel-Strauß-Politik ausarten. Das Leben komplett auskosten, nach außen und nach innen. Nichts von der äußeren Realität um der inneren Willen aufopfern und auch nicht andersherum. Das ist eine schöne Aufgabe. Und jetzt werde ich noch eine alberne Erzählung in der Libelle 88 lesen und dann ins Bett. Auch wenn Etty Hillesum sich im Laufe der Zeit zu einer universellen Liebe bekennt, sehnt sie sich gleichwohl nach einer erotischen Beziehung mit einem Mann. Ihr Liebeswunsch spielt im Tagebuch eine große Rolle. Er zielt in den Anfängen nicht primär auf das Göttliche. Erst einmal ist es ein hungriger Schrei nach Liebe und gehalten werden. Sie möchte am liebsten, dass irgendeiner kommt, mich an die Hand nimmt und mit ihr wie mit einem Kind durch die Welt zieht. Dann entwickelt sie eine starke erotische Sehnsucht nach Liebe, nach körperlicher Verschmelzung, einem sich ganz im Gegenüber auflösen. Im Laufe der Jahre 1941 und 1942 weitet sich ihr persönlicher Liebeswunsch zu einer mehr überpersönlichen Liebe. Ihre Sehnsucht nach dem Göttlichen beginnt zu wachsen. Sie sagt ihr dann, meine Liebe ist zu groß für einen Partner, für eine Partnerin. Sie möchte die Menschheit lieben, sie möchte sozusagen das Sein lieben, den Himmel und die Erde und alles. Also diese Weitung der Begehrensdynamik und der Liebeskraft, das finde ich faszinierend in ihrem Werk. Da merkt man richtig, wie eine Frau erblüht und so, dass sie beziehungsfähig im Einzelnen wird, aber darüber hinaus sich nicht in klein-klein verliert, möchte man sagen, sondern das Ganze der Wirklichkeit im Auge hat. Der katholische Theologe Gotthard Fuchs. Lange bevor die Frauenemanzipation in den 1960er Jahren Fahrt aufnimmt, schreibt Etty Hillesum über die gesellschaftliche Rolle der Frau und reflektiert schonungslos auch ihre eigenen weiblichen Ambivalenzen. Manchmal, wenn ich auf der Straße eine Frau sehe, eine schöne, gepflegte, ganz und gar weibliche, etwas dumme Frau, dann kann mich dies gänzlich aus meinem Gleichgewicht bringen. Dann spüre ich meinen Verstand, mein Ringen, mein Leiden wie etwas, das mich bedrückt, als etwas Hässliches, etwas Unweibliches. Dann wäre ich gerne nur schön und dumm, ein Spielzeug, das von einem Mann begehrt wird. Typisch ist, dass man immer wieder von einem Mann begehrt werden möchte, dass es immer wieder die höchste Bestätigung für uns Frauen ist, dass wir Frauen sind, obwohl das doch etwas sehr Primitives ist. Es ist für mich fast noch zu schwierig, alles aufzuschreiben, was ich hier sagen möchte. Aber es ist etwas Wesentliches und es ist wichtig, dass ich es herausfinde. Vielleicht muss die richtige, die innere Frauenemanzipation erst noch beginnen. Wir sind noch keine richtigen Menschen, wir sind Weibchen. Wir sind noch festgebunden und in jahrhundertealte Traditionen verstrickt. Wir müssen noch geboren werden als Menschen. Das ist die große Aufgabe, die noch auf die Frauen wartet. Ich glaube, dass dies die historische Aufgabe der Frau für die Zukunft sein wird, den Mann durch ihre weibliche Seele zu seiner eigenen zu geleiten. Nichts von der Erotik und Körperlichkeit zwischen Mann und Frau muss dabei verloren gehen. Und ich glaube auch, dass die wichtigsten und bahnbrechendsten Männer der Zukunft jene sein werden, die eine starke feminine Seite in sich tragen und dennoch wirkliche Männer sind, wie zum Beispiel Speer oder Rilke. Diese Männer werden, wie soll ich das ausdrücken, Wegweiser im Bereich der Seele sein. Und eben nicht diese He-Man, die rein männlichen Männer, diese Führer und Helden in Uniform, die als echte Männer bezeichnet werden. Visionen einer jungen Frau, die mit Mitte 20 auf alle Konventionen pfeift und nach ihr geistiges Potenzial entdeckt. Den Glauben an Gott paart sie mit sexuellem Begehren. Spiritualität und Rationalität vereint sie in einem Satz. Die therapeutische Arbeit mit Julius Speer hat sie in den letzten Monaten so stark absorbiert, dass Etty Hillesum kaum etwas über die Judenverfolgungen schreibt. Ähnlich wie Else Lasker-Schüler, Gertrud Kolmar und andere jüdische Dichterinnen findet auch Etty Hillesum spät zu ihren religiösen Wurzeln zurück. Erst im Angesicht der drohenden Vernichtung beginnt sie, sich mit ihrem Volk und der jüdischen Religion zu identifizieren. Nicht durch den Besuch der Synagoge, sondern auf eine spirituelle und gleichzeitig solidarische Weise. Angesichts des zunehmenden Naziterrors ändert sich auch der Ton ihres Tagebuchs. Wieder Verhaftungen, Terror, willkürliches Abholen von Vätern, Schwestern, Brüdern. Man sucht nach dem Sinn des Lebens und fragt sich, ob das Leben überhaupt noch einen Sinn hat. Aber das ist eine Sache, die man mit sich allein und Gott ausmachen muss. Und vielleicht hat jedes Leben seinen eigenen Sinn. Und es dauert ein ganzes Leben, diesen Sinn herauszufinden. Jetzt habe ich jedenfalls jeglichen Bezug zu den Dingen und dem Leben verloren. Und habe das Gefühl, dass alles zufällig ist. Und dass man sich innerlich von allen trennen und zu allem Abstand halten muss. Es erscheint alles so bedrohlich und unheilverkündend. Und dazu die große Machtlosigkeit. Gestern habe ich einen Moment lang gedacht, dass ich nicht weiterleben könnte. Ich konnte den Sinn des Lebens und den Sinn des Leidens nicht mehr sehen. Ich hatte das Gefühl, unter einem gewaltigen Gewicht zusammenzubrechen. Trotz ihrer Einsichten wird auch die junge Frau immer wieder von Angst, Abscheu und Verzweiflung gepackt. Aber es gelingt ihr, sich nicht von den äußeren Bedrohungen einschüchtern zu lassen. Im Februar 1942 müssen sich alle Amsterdamer Juden bei der Gestapo registrieren lassen. In der Nazi-Dienststelle sind viele Menschen versammelt. Etty Hillesum erscheint zur Registrierung mit Julius Speer. Ihr fällt ein hin- und herlaufender junger Mann auf. Er suchte nach Vorwänden, um die unglücklichen Juden anschreien zu können. Hände aus den Taschen und so weiter. Als ich mit Speer vor seinem Pult erschien, brüllte er mich plötzlich an. »Was finden Sie lächerlich hier?« Ich hätte gerne gesagt, »Außer Ihnen finde ich nichts lächerlich hier.« Aber aus diplomatischen Überlegungen heraus erschien es mir besser, dies zu unterlassen. »Sie lachen ja fortwährend«, brüllte er weiter. »Und ich völlig unschuldig, davon bin ich mir gar nicht bewusst, das ist mein Gesicht.« Und er, »Machen Sie keinen Blödsinn, bitte, gehen Sie bitte raus«, mit einem Gesicht, das aussagte, »Wir werden uns gleich noch sprechen.« Und dies war wahrscheinlich der psychologische Moment, in dem ich eine Heidenangst hätte haben müssen. Aber diesen Trick durchschaute ich schnell. Und dies war für mich das Besondere an diesem Morgen. Nicht, dass ich von einem unglücklichen Gestapo-Kerl angeschrien wurde. Vielmehr hätte ich vielleicht empört oder ängstlich sein müssen. Aber das Wichtige dieses Morgens scheint mir darin zu liegen, dass ich aufrichtiges Mitleid mit diesem Kerl hatte. Er sah so gequält und nervös aus. Übrigens auch sehr unangenehm und schlapp. Noch etwas von diesem Vormittag. Die sehr starke Empfindung, dass ich trotz all des Leids und Unrechts, das geschieht, die Menschen nicht hassen kann. Und dass all das Furchtbare und Abscheuliche, das geschieht, nicht etwas geheimnisvoll Bedrohliches und Fernes von außen ist, sondern dass es sehr nah bei uns ist, in uns, aus uns Menschen entspringt. Und dass es mir dadurch bereits wieder vertrauter ist, und nicht so beängstigend. Das Beängstigende ist, dass Systeme über Menschen hinauswachsen und diese Menschen in ihrem satanischen Griff haben. Und zwar sowohl die Entwickler als auch die Opfer dieses Systems, sowie große Gebäude und Türme, von Menschenhand erbaut, irgendwann über uns hinausragen, uns beherrschen und über uns zusammenstürzen und uns begraben können. Etty Hillesum ist besorgt darüber, wie tiefgehend ihre Freunde die Deutschen hassen. Dies erstaunt umso mehr, wenn man davon ausgeht, dass die meisten Niederländer sich verständlicherweise über die deutschen Besatzer empören und deshalb für eine Reflexion ihrer Hassgefühle nicht offen waren. Etty Hillesum dagegen betrachtet den Hass in einem viel größeren Kontext. Das ist das Problem unserer Zeit. Der große Hass gegen die Deutschen, der das eigene Gemüt vergiftet. Lasst sie alle nur ersaufen, Gesindel, vergasen muss man sie. Diese Äußerungen gehören zur täglichen Konversation und geben einem manchmal das Gefühl, dass es nicht mehr möglich ist, in dieser Zeit zu leben. Bis auf einmal vor einigen Wochen plötzlich der erlösende Gedanke kam, der wie ein zögernder junger Grashalm in einer Einöde mit lauter Unkraut emporschoss. Die Nazi-Barbarei erweckt in uns eine vergleichbare Tendenz. Hätten wir dieser Tage die Möglichkeit dazu, wir würden die gleichen Methoden anwenden. Wir müssen diese Barbarei im Herzen ablehnen. Wir dürfen diesen Hass nicht in uns kultivieren, weil es nicht helfen wird, diese Welt wieder aus dem Abgrund zu ziehen. Und sollte es nur einen einzigen, anständigen Deutschen geben, dann wäre dieser es wert, in Schutz genommen zu werden gegen die ganze barbarische Horde. Und um dieses einzigen anständigen Menschen willen darf man seinen Hass nicht über ein ganzes Volk ausgießen. Das bedeutet nicht, dass man Ungerechtigkeiten gleichgültig gegenübersteht. Man ergreift Partei, man ist empört über gewisse Dinge, man versucht, Einblick zu gewinnen. Aber dieser undifferenzierte Hass ist das Schlimmste, was es gibt. Es ist eine Krankheit der eigenen Seele. Hass gehört nicht zu meinem Charakter. Wenn es mit mir in dieser Zeit so weit kommen sollte, dass ich wirklich anfange zu hassen, dann wäre ich in meiner Seele verletzt und müsste versuchen, so schnell wie möglich zu genesen. Dies war ein entscheidender Punkt für Etty Hillesum, dass man die Hass auf die Deutsche, dass man das überwinden soll, um die gegenseitige Feindschaft loszulassen und sich vom Gift des Hasses zu befreien. Um dies tun zu können, müsste man sich daran erinnern, dass nicht alle Deutschen Nazis waren und auch, dass eine deutsche Mutter genauso unter dem Verlust ihres Sohnes litt als wie eine jüdische Mutter. Und wenn man das akzeptiert hat, kann man den Hass in sich selbst auslösen und offen sein für Frieden, für Liebe zu den Mitmenschen. Nach Etty Hillesum muss man akzeptieren, dass jeder Mensch alles in sich trägt. Gut und Böse, Leben und Tod. Ich sehe keine andere Lösung, als sich dem eigenen Inneren zuzuwenden und dort all das Schlechte auszurotten. Ich glaube nicht mehr daran, dass wir an der äußeren Welt etwas verbessern können, solange wir uns nicht selbst im Inneren gebessert haben. Das Arbeiten an sich selbst ist, weiß Gott, kein kränklicher Individualismus. Der Frieden kann nur dann zum echten Frieden werden, irgendwann später, wenn jedes Individuum Frieden in sich selbst findet und den Hass gegen die Mitmenschen, gleich welchen Volkes, besiegt, ausrottet und zu etwas verwandelt, das kein Hass mehr ist, und auf weite Sicht sogar zu Liebe werden könnte. Ich bin ein glücklicher Mensch und preise dieses Leben. Jawohl, im Jahre des Herrn 1942, dem so und so vielten Kriegsjahr. Gestern Abend, auf dem Fahrrad durch die kalte, dunkle, leere Straße. Ich wünschte, ich könnte das wiederholen, was ich laut murmelte. Gott, nimm mich an deine Hand. Ich werde mitgehen, ohne großen Widerspruch. Ich werde mich nichts von alledem, was im Leben auf mich zustürmt, entziehen. Ich werde es nach besten Kräften verarbeiten. Aber gib mir ab und zu einen kurzen Augenblick der Ruhe. Ich werde in meiner Naivität auch nicht mehr denken, dass diese Ruhe, wenn ich sie habe, ewig sein wird. Ich werde auch die Unruhe und die Auseinandersetzung, die dann wieder kommen werden, akzeptieren. Ich bin gerne in Wärme und Sicherheit, aber ich werde auch nicht protestieren, wenn ich in die Kälte gehen muss. Ich werde versuchen, keine Angst zu haben. Ich werde versuchen, etwas von der Liebe, von der Menschenliebe, die in mir steckt, auszustrahlen, wo immer ich auch bin. Aber ich möchte mit diesem Wort Menschenliebe nicht prahlen. Ich weiß nicht, ob ich sie tatsächlich schon in mir habe. Ich möchte nichts Besonderes sein. Ich will nur versuchen, diejenige zu sein, die in mir nach Entfaltung sucht. Manchmal sehne ich mich nach der Abgeschiedenheit eines Klosters. Aber ich werde die Stille wohl doch in der Welt und unter den Menschen finden müssen. Manchmal denke ich, dass mein Leben gerade erst beginnt, dass die Schwierigkeiten noch kommen werden, auch wenn ich glaube, dass ich mich schon durch eine ganze Menge durchgekämpft habe. Weißt du, Gott, ich werde mein Bestes geben. Aber gib mir ab und zu ein Zeichen und lass ein wenig Musik aus mir herausströmen. Lass das, was in mir steckt, eine Form finden. Es verlangt so sehr danach. Plötzlich in einer sehr merkwürdigen Stimmung. Etty Hillesum spricht in ihren Tagebüchern von drei Kraftquellen, die ihr auf dem Weg zu einer mutigen und in sich ruhenden Frau geholfen haben. Einmal die Begegnung mit dem Therapeuten Julius Spier, die dazu führte, dass sie begann, die Ursachen ihrer Ängste und Minderwertigkeitsgefühle zu verstehen und allmählich aufzulösen. Eine zweite Kraftquelle war die Schulung ihrer Selbst- und Weltwahrnehmung durch die tägliche Praxis des Tagebuchschreibens. Nun soll es um die dritte Kraftquelle Etty Hillesums, vielleicht ihre wichtigste Kraftquelle gehen, die Verbindung zum Göttlichen. Manche nennen Etty Hillesum gar eine moderne Mystikerin. Was ist damit gemeint und welche Rolle spielt Gott in ihrem kurzen Leben? Zunächst entdeckt sie ein spirituelles Ritual, das ihre seelische Not erleichtert und ihr Halt und Stärke gibt. Mein Heilmittel kenne ich jetzt. Ich brauche mich nur in einer Ecke auf den Boden zu hocken und zusammengekauert in mich hineinhorchen. Mit Denken komme ich ja doch nicht weiter. Denken ist eine schöne und stolze Beschäftigung beim Studieren. Aber aus schwierigen Gemütszuständen kann man sich nicht herausdenken. Dazu muss man anders vorgehen. Man muss sich passiv verhalten und horchen. Wieder ein Stückchen Kontakt mit der Ewigkeit finden. Ich knie nieder auf der rauen Kokosmatte, die Hände vor dem Gesicht und bitte, Herr, lass mich aufgehen in einem einzigen, ungeteilten Gefühl. Lass mich die tausend kleinen alltäglichen Dinge mit Liebe verrichten, aber lass jede kleine Handlung aus einem zentralen Gefühl der Bereitschaft und Liebe hervorgehen. Dann spielt es eigentlich keine Rolle, was man tut und wo man ist, aber so weit bin ich noch lange nicht. Ich werde heute 20 Chinin-Tabletten schlucken. Ich habe so ein sonderbares Gefühl südlich des Zwerchfelds. Ja, das ist klar, dass Etty Hillesum ein Ritual brauchte, um sich in sich hineinzuhorchen. Und das hat sie gefunden in den römisch-katholischen Brauch, sich zum Gebet niederzuknien. Sie war sich sehr bewusst, dass das kein jüdisches Ritual war, aber das war für sie kein Hindernis. Was ein Hindernis war, war ihr Scheu. Ihr Scheu, um sich offen zu ihrem Glauben zu bekennen. Diese Scheu hatte sie zu überwinden. Es wächst in letzter Zeit sehr langsam so eine Zuversicht in mir heran. Eine wirklich große Zuversicht. Ein Gefühl der Geborgenheit in deiner Hand, mein Gott. Ich bin nicht mehr so oft von dieser tiefen Unterströmung in mir abgeschnitten. Und wenn ich ausgelassen und übermütig bin, dann ist das nicht nur unnatürlich oder zügellos, sondern es basiert auf der Gewissheit dieser Unterströmung. Ich stoße mich auch nicht mehr ständig an den spitzen Ecken des Tages. Das Stück Geschichte, das wir jetzt erleben, kann ich gut ertragen, ohne darunter zusammenzubrechen. Ich sehe genau, was geschieht, und behalte einen klaren Kopf. Manchmal freilich ist es, als legte sich eine Aschenschicht über mein Herz. Hinter meinen grauen Gesichtszügen taumeln Jahrhunderte nacheinander in einen Abgrund, und dann verschwimmt alles vor meinen Augen und mein Herz lässt alle Hoffnung fahren. Es sind nur Augenblicke. Gleich darauf habe ich mich wieder in der Gewalt, mein Kopf wird klar und ich kann meinen Anteil an der Geschichte tragen, ohne daran zu zerbrechen. Wenn man einmal begonnen hat, an Gottes Hand zu wandern, ja, dann wandert man weiter. Das ganze Leben wird zu einer einzigen Wanderung. Kopf ist die Werkstatt, in der alle Dinge dieser Welt so lange durchdacht werden müssen, bis sie klar sind. Und mein Herz ist der glühende Ofen, in dem alles erlebt und erlitten werden muss. Aufgrund ihrer Nächstenliebe wird Etty Hillesum oft als Christin missverstanden. Klaas Smellick widerspricht. Sie bezeichnet sich ausdrücklich als Jüdin und auch ihre Denkweise war jüdisch. Eine Christin war sie sicher nicht, denn Jesus Christus spielt in den Tagebüchern keine Rolle. Schon früh taucht in Etty Hillesums Tagebüchern der Begriff Gott auf. Ich führe einen verrückten oder kindlichen oder todernsten Dialog mit dem, was in mir das Allertiefste ist und was ich der Einfachheit halber als Gott bezeichne. Und dadurch ist mein Lebensgefühl vollkommen ausgedrückt. Ich ruhe in mir selbst. Und jenes Selbst, das Allertiefste, das Allerreichste, in dem ich ruhe, nenne ich Gott. Was Etty Hillesum freilegen will, ist Gott in jedem Mensch. Sie wollte die Menschen auf diese Art und Weise in Kontakt bringen mit dem Gott, der in jedem von uns wohnt. Klaas Smellick hat in der Gesamtausgabe von Etty Hillesums Tagebüchern und Briefen alle Stellen untersucht, in denen sie den Begriff Gott verwendet. Mit dem Ergebnis: Ihre Spiritualität lässt sich nicht auf ein einziges Gottesbild festlegen. Sie erlebt Gott auf verschiedenen Ebenen, die sich nicht ausschließen. Eigentlich sind das vier Gottesbilder. Und das erste Gottesbild, das hat Etty Hillesum von Rilke entlehnt. Dann ist Gott eine literarische Figur. Der lebt nur in den Tagebüchern, in den Texten der Tagebücher. Im zweiten Gottesbild, dann ist jeder Mensch göttlich. Der Kern jedes Menschen ist göttlich. Der dritte Gottesbild ist nicht die Mensch göttlich, aber Gott wohnt in der Mensch. Gott ist separat, aber er wohnt in der Mensch. Und im vierten Gottesbild ist Gott eine Person, mit der der Mensch in innigen Kontakt stehen kann, die aber außerhalb der Mensch existiert. Und an der Hand dieses Gottes will sie in die tiefste Finsternis gehen. Die enorme Reife der 28-Jährigen zeigt sich nicht zuletzt in ihrer hohen Bewusstheit. Begriffe wie Gott oder Ewigkeit sind für sie immer auch Projektionen des menschlichen Verstandes und damit nur Hilfsmittel, um sich dem Geheimnis des Lebens anzunähern. Wörter wie Gott und Tod und Leiden und Ewigkeit muss man wieder vergessen. Man muss wieder einfach und wortlos werden, wie das wachsende Korn oder der fallende Regen. Ausschließlich nur noch sein. Ich hasse die Anhäufung von Wörtern. Man kann die paar großen Dinge, um die es im Leben geht, mit nur wenigen Wörtern sagen. Und deshalb sollten die Wörter nur dazu dienen, dem Schweigen Form und Umriss zu geben. Mystik muss auf einer kristallenen Ehrlichkeit beruhen, nachdem man zuvor die Dinge bis zur nackten Realität durchforscht hat. Mystik muss auf einer kristallenen Ehrlichkeit beruhen, schreibt Etty Hillesum, nachdem man zuvor die Dinge bis zur nackten Realität durchforscht hat. Ein wohltuend klarer Satz, der dem Klischee widerspricht, das viele Menschen mit Mystik verbinden. Mysteriös und dunkeldreuend, eher etwas für weltfremde Einsiedler oder Esoteriker. Jedenfalls nichts, was mit dem Alltag der modernen Welt zu tun hat. Der katholische Theologe und Mystikkenner Gotthard Fuchs rückt dieses Missverständnis zurecht. Wenn ich vom Wortsinn ausgehe, Mysterium, Geheimnis, im Lateinischen heißt es ja Sacramentum, also ein Gespür für die Nicht-Selbstverständlichkeit des Daseins, das Staunen darüber, dass ich denken kann, dass ich geliebt werde, dass ich Schmerzen habe, dass ich einen Körper habe. Der ursprüngliche Wortsinn von Mystik heißt ja wahrscheinlich die Augen schließen. Also die Innenwelt genauso wie die Außenwelt in ihrer unglaublichen sozusagen mikro- und makrokosmischen Dimension wahrnehmen und staunen darüber, dass ich bin. Das heißt natürlich auch, was hier die Etty auch betont, dass Mystik immer zu tun hat mit einem klaren Verstand, mit klaren Gefühlen, mit Klärung, mit Licht, mit Erleuchtung, ja, die ganze Lichtmetaphorik. Sie will alles genau wissen, sie muss es sagen können, sie muss es schreiben. Sie will Chronistin sein, also diese ganze Leidenschaft zum Genauen, zum Lichtvollen. Ja. Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich. Es ist das Mystische. Ludwig Wittgenstein. Nietzsche, der hat mal gesagt im Spätwerk, wo Sehnsucht und Verzweiflung sich paaren, da entsteht die Mystik. Ich könnte es auch sagen mit Simone Weil, Schönheit und Unglück sind die beiden Eingangstore. Ja? Also schön ist das, was mich umhaut, was mich überwältigt im Guten, was mich glücklich macht, was mich hinreißt, was mich auch in Bann zieht. Und Unglück genauso, nur sozusagen mehr jetzt von der Dunkelseite des Lebens. Und beides führt hinein eben in diesen Raum der Nicht-Selbstverständlichkeit, wo man staunt, warum bin ich überhaupt, warum bist du, warum geschieht das so und so? Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist. Ludwig Wittgenstein. Mystik, das klingt erstmal nach Vergangenheit. Da gab es die großen christlichen Mystikerinnen und Mystiker, Teresa von Avila, Meister Eckhart oder Jakob Böhme. Doch Mystik als Weg, das Göttliche ohne Glauben an Dogmen und ohne kirchliche Vermittler unmittelbar zu erfahren, ist durchaus zeitgemäß. Der katholische Transzendentaltheologe Karl Rahner hat bereits in den 1960er Jahren einen visionären Satz geprägt. Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein. Einer, der etwas erfahren hat. Oder er wird nicht mehr sein. Denn der Glaube von morgen werde nicht mehr eine selbstverständliche, allgemein geteilte Tradition sein, sondern individuell gesucht und gefunden. Das heißt, jeder sensible und wache, sag mal spirituell und intellektuell sensible Zeitgenosse, der sich Fragen macht nach dem Sinn des Lebens, sag ich mal abgekürzt, der fragt dann natürlich auch, was bewährt sich im Alltag? Mystik ist etwas nicht Irrationales, sondern Hochrationales. Und ich denke, das meinte auch der Rainer natürlich. Der Fromme der Zukunft wird ein Mystiker sein. Das heißt, einer, der sich nicht am Leben vorbeimogelt, sondern der in die Schönheit und in den Schrecken, ja, der in das, was fasziniert und in das, was fürchterlich ist, hineingeht und hindurchgeht. Es bewältigt und gestaltet. Aber das Entscheidende ist, hindurchzukommen in einen Raum, in dem wir sozusagen innerlich so eingewurzelt sind im Geheimnis der Wirklichkeit, sage ich mal, ja, oder im Geheimnis des Göttlichen, dass wir freier werden und nicht mehr abhängig sind, gegenabhängig sind von Erfolg oder Misserfolg, von Krankheit, Gesundheit. Authentische Mystik stellt sich der ganzen Realität und nicht nur den Schokoladenseiten und dem Schönen, sondern auch dem Schrecklichen und dem Unglaublichen, was wir unter dem Namen Mensch uns antun können. Es ist kaum zu fassen, Gott, was deine Ebenbilder auf dieser Erde sich in diesen entfesselten Zeiten gegenseitig antun. Aber ich schließe mich davor nicht in meinem Zimmer ein. Ich halte die Augen offen und will vor nichts davonlaufen und versuchen, die schlimmsten Verbrechen irgendwie zu begreifen und zu ergründen. Und ich versuche immer, den nackten kleinen Menschen aufzuspüren, der aber in den monströsen Ruinen seiner sinnlosen Taten oft nicht mehr zu finden ist. Ich stehe Auge in Auge mit dieser Welt und flüchte mich nicht in schöne Träume, obwohl ich glaube, dass neben der grausamen Realität noch Platz für schöne Träume ist. Und ich preise weiterhin deine Schöpfung, Gott, trotz allem. Viele gläubige Menschen stellten im Nationalsozialismus die Frage, wie kann Gott es zulassen, dass Millionen von Menschen unschuldig ermordet werden? Sie fragten damit nach dem, was in der Theologie Theodizee genannt wird. Warum lässt Gott das Böse in der Welt zu? Ihre Antwort ist klar und eindeutig. Gott steht jenseits der Schrecken, die sich die Menschen gegenseitig antun. Er ist dafür nicht verantwortlich. Die Menschen jedoch sind verantwortlich. Verantwortlich vor Gott. Atheism erwarte nicht, dass Gott in das Geschehen ihrer Zeit eingreift. In der gegenwärtigen Situation ist es unsere Aufgabe, seine Wohnung in uns Menschen bis zum Letzten zu verteidigen. Und so helfen wir Gott, dass er in uns, bei uns überlebt. In Hillesums Sonntagmorgengebet vom 12. Juli 1942 zeigt sich, wie sie die Verteilung der Verantwortung zwischen Gott und den Menschen sieht. Gleichzeitig entwirft sie eine ungewöhnliche Vorstellung von Auferstehung. Eine Auferstehung Gottes in den Herzen der Menschen. Etty Hillesums Sicht auf die Beziehung von Mensch und Gott ist eine Herausforderung. Heißt nicht die biblische Botschaft, dass Gott sein Volk retten wird? sind schlimme Zeiten, mein Gott. Heute Nacht geschah es zum ersten Mal, dass ich mit brennenden Augen schlaflos im Dunkeln lag und viele Bilder menschlichen Leides an mir vorbeizogen. Ich verspreche dir etwas, Gott, nur eine Kleinigkeit. Ich will meine Sorgen um die Zukunft nicht als beschwerende Gewichte an den jeweiligen Tag hängen. Aber dazu braucht man eine gewisse Übung. Ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt. Aber ich kann mich von vornherein für nichts verbürgen. Nur dies eine wird mir immer deutlicher, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen. Und dadurch helfen wir uns letzten Endes selbst. Es ist das Einzige, auf das es ankommt, ein Stück von dir in uns selbst zu retten, Gott. Und vielleicht können wir mithelfen, dich in den gequälten Herzen der anderen Menschen auferstehen zu lassen. Ja, mein Gott, an den Umständen scheinst auch du nicht viel ändern zu können. Sie gehören nun mal zu diesem Leben. Und mit fast jedem Herzschlag wird mir klarer, dass wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum Letzten verteidigen müssen. Ich werde in nächster Zukunft noch sehr viele Gespräche mit dir führen. Für Etty Hillesum sind Mystik und Alltag untrennbar verbunden. Oder wie Josef Beuys es einmal formuliert hat, das Mysterium findet im Hauptbahnhof statt. Das Erleben der Einheit von Mensch, Welt und Gott ist nicht an besondere Situationen oder Orte gebunden. Es kann in der U-Bahn beim Blick in die Augen eines fremden Menschen geschehen, in dem Moment, wo ein Sonnenstrahl durch eine dunkle Wolkenfront bricht, oder beim Lesen eines Buches, in dem ein Satz blitzartig einschlägt und Körper und Seele durchdringt. Entscheidend ist, mystische Erfahrungen sind nicht herstellbar. Sie geschehen absichtslos, in Augenblicken, die das alte Wort Widerfahrnis am besten trifft. So wie Etty Hillesum sich beim erschöpften Niedersinken auf den Küchenteppich überrascht in der Geste des Gebets wiederfand. Derartige Erfahrungen hinterlassen Spuren in der Identität eines Menschen. Sie können starre Ego-Strukturen auflockern und sie oder ihn empfänglich machen für die Wunder des Alltags, für Begegnungen mit anderen Menschen und mit dem Göttlichen. Noch in den dunkelsten Momenten der Judenverfolgung preist Etty Hillesum die Macht der Schönheit, Menschen zu stärken und, sei es für Augenblicke, Glück zu schenken, so wie es ihre Geistesverwandte Simone Weil ausgedrückt hat. Wir haben ein Heilmittel, und das ist die Schönheit. What is very special with Etty Hillesum is that she is able in the midst of all misery. Das Besondere an Etty Hillesum ist, dass sie inmitten all des Elends in Amsterdam mit den Razzien, den Deportationen immer noch einen so starken Blick für die Schönheit haben konnte. Die Schönheit der Natur, der Blumen, der Sterne in der Nacht, die Schönheit der Menschen, die ihr eine enorme Stütze waren. Sie war sehr gut darin, Freundschaften zu schließen und eine tiefe Verbindung zu den Menschen um sie herum aufzubauen. Und sie fand wirklich Trost in der Schönheit der Dinge, die sie noch zu sehen vermochte. Etty Hillesums Biografin Judith Kuhlemeier fasziniert die Fähigkeit der jungen Frau, auch noch in den dunkelsten Momenten Schönheit zu erleben. Dabei ist es bezeichnend für Etty Hillesum, dass sie auch ihre eigenen mystischen Erlebnisse einem gnadenlosen Realitätscheck unterzieht. Mystik muss auf einer kristallenen Ehrlichkeit beruhen, hatte sie im Tagebuch notiert. Jetzt hinterfragt sie mit dem Anspruch höchster Wahrhaftigkeit ihr eigenes Erleben. Ich war zu sinnlich. Ich würde beinahe sagen, habgierig eingestellt. Ich sehnte mich viel zu stark körperlich nach dem, was ich schön fand. Ich wollte es besitzen. Darum immer dieses schmerzhafte Gefühl des Verlangens, das niemals zu befriedigen war. Dieses Heimweh nach etwas, das mir unerreichbar schien, und das nannte ich dann Schaffensdrang. Ich glaube, dass es diese starken Gefühle waren, die mich selbst denken ließen, ich sei dazu geboren, Kunstwerke zu schaffen. Dies hat sich auf einmal verändert. Ich weiß nicht, durch welchen innerlichen Prozess, aber es ist anders geworden. Dies wurde mir erst heute Morgen klar, als ich an einen kleinen Spaziergang um die Eisbahn vor ein paar Abenden zurückdachte. Ich ging dort in der Dämmerung, zarte Farbtöne in der Luft, geheimnisvolle Silhouetten der Häuser, die lebendigen Bäume mit ihrem durchsichtigen Astwerk, in einem Wort herrlich. Und ich weiß genau, wie es mir früher erging. Da fand ich es so schön, dass mein Herz zu schmerzen begann. Dann litt ich unter der Schönheit und wusste nicht, wohin ich mit dem Schmerz sollte. Danach bekam ich das Bedürfnis zu schreiben, zu dichten, aber die Worte wollten doch nie kommen. Dann fühlte ich mich todunglücklich. Ich schwelgte richtig in einer solchen Landschaft und erschöpfte mich dadurch. Es kostete mich unendlich viel Energie. Ich würde das heute als Onanie bezeichnen. Aber an diesem Abend, jetzt vor kurzem, reagierte ich anders. Ich genoss diese geheimnisvolle, stille Landschaft in der Dämmerung sehr intensiv, aber gewissermaßen sachlicher. Ich wollte sie nicht mehr haben. Und ich ging gestärkt nach Hause und wieder an die Arbeit. Und die Landschaft blieb präsent im Hintergrund, wie ein Kleid meiner Seele, um mich jetzt einmal bildschön auszudrücken. Aber sie behinderte mich nicht mehr. Das heißt, ich betrieb keine Onanie mehr mit ihr. Frühling 1941. Etty Hillesum sitzt auf dem Flachdach ihres Wohnhauses und schaut in die Sonne. Die Empfindungen dieser Minuten legen den Grundstein dessen, was Etty Hillesum zu einer modernen Mystikerin macht. Die Sonne auf den dunklen Ästen, die zwitschernden Vögel und ich auf dem Mülleimer in der Sonne. Früher habe ich auch oft so dagesessen, aber so wie heute Mittag habe ich mich außer einem einzigen Mal nie gefühlt. Früher näherte ich mich so einem Baum in der Sonne mit dem Geist. Ich wollte für mich selbst in Worte fassen, weshalb ich es so schön fand. Ich wollte begreifen, wie alles zusammengesetzt ist. Dieses tiefe Gefühl, dieses Urgefühl wollte ich mit meinem Geist ergründen. Das glaube ich zumindest. Ich wollte also die Natur, eigentlich alles, unter meine Herrschaft bringen. Und die simple Tatsache ist nun, dass ich alles mit mir geschehen lasse. Ich werde von einem tiefen Gefühl erfüllt, aber es ist kein Gefühl, das mich erschöpft, sondern es gibt mir Kraft. Es strömt gesundes Leben durch meine Adern. Und als ich dort so in der Sonne saß, hatte ich den Kopf unbewusst geneigt, wie wenn ich dadurch das neue Lebensgefühl noch stärker erleben würde. Und ich konnte plötzlich nachempfinden, wie ein Mensch stürmisch auf die Knie sinken und dann zur Ruhe kommen kann, das Gesicht in den gefalteten Händen geborgen. Mystik entdecken und das ganze Leben umarmen, das ist eigentlich unsere einzige moralische Aufgabe. In sich selbst große Flächen urbar machen für die Ruhe. Für immer mehr Ruhe, sodass man diese Ruhe wieder auf andere ausstrahlen kann. Wenn Etty Hillesum ihr In-sich-Ruhen mit einem Ruhen in Gott gleichsetzt, spricht sie das an, was Unio Mystica genannt wird, das Einswerden des Menschen mit Gott als höchster Ausdruck der Mystik, erläutert der katholische Theologe Gotthard Fuchs. In sich ruhen ist ja schon ein gewaltiges Wort. Was heißt das eigentlich? Wohin komme ich, wenn ich zu mir selbst komme? Ich ruhe in mir selbst. Was ist das denn? Wer bin ich denn? Die unheimliche Tiefe, die Dimensionen, ja, wenn ich meditiere und so fort. Und diese Geheimnisstruktur in allem, die nennt sie Gott. die nennen die Religion in verschiedenen Bildern. Sie hat dann ja das Bild vom Brunnen zum Beispiel. Ja, es ist ein Hilfswort, was benennen will den Geschenkcharakter des Daseins und ist ja am Anfang des Tagebuchs auch mal beschrieben, wo sie sagt, ich will jetzt nicht mehr irgendwas absichtlich erreichen, sondern es kommt auf mich zu und ich gebe dem Antwort und gebe dem Resonanz. Und dadurch entsteht ein Zwiegespräch und eine Musik. Die Schwierigkeit, wenn unser einer heute Gott sagt, ist immer die Vorstellung, der ist erstmal die normale Wirklichkeit und dann kommt sekundär etwas hinzu. Wenn erfahrene Leute wie Etty Gott sagen, dann meinen sie nicht etwas Sekundäres, sondern sie meinen das, was allem zugrunde liegt und da ist und spricht. Und ich denke, die ganze Geschichte des Atheismus ist auch ein ungeheures Reinigungs- und Klärungsmanöver, Gott sei Dank, damit wir diese Etikettierung der Wirklichkeit gerade durch große Worte wie Gott oder Tod oder Liebe verlernen und ja bis in die Sprache hinein neu, wie soll ich sagen, staunen, sprechen lernen, damit etwas zum Klingen kommt, was im Grunde unsagbar ist. In der Geschichte der Religion gibt es ja diese berühmte Überlieferung von den 100 Namen Allahs, ja. Und es gibt 99, die wir kennen, aber den 100. kennen wir nicht. Oder im Judentum, das Alphabet beginnt nicht mit dem Aleph, also mit dem A, sondern mit dem gutturalen Laut davor, mit diesem Atem, ja, dieses Unsagbare, was ins Wort will und einen Bedeutungshof hat und einen Resonanzraum erschließt. Manchmal muss man einen Ausdruck aus der Sprache herausziehen, ihn zum Reinigen geben und kann ihn dann wieder in den Verkehr einführen. Ludwig Wittgenstein. In mir drin ist ein sehr tiefer Brunnen, und darin ist Gott. Manchmal ist er für mich erreichbar, aber öfter liegen Steine und Schutt auf diesem Brunnen. Dann ist Gott begraben. Dann muss er wieder ausgegraben werden. Eigentlich ist mein ganzes Leben ein einziges, unablässiges Hineinhorchen in mich selbst, in andere, in Gott. Und wenn ich sage, ich horche hinein, dann ist es eigentlich Gott in mir, der hineinhorcht. Indem sie in Gott hineinhorcht, findet Etty Hillesum Gott, der seinerseits in sie hineinhorcht und auf sie achtet. Sätze tiefster Religiosität, Ausdruck einer intimen Gottesfreundschaft. Niemand wusste zu Etty Hillesums Lebzeiten davon, selbst enge Freundinnen nicht. Ihr intimes Hineinhorchen in Gott brauchte größte Diskretion. Wir wissen ja heute, dass die Ohren das erste ausgebildete Organ des Menschen sind. Also das Erste, wie wir Wirklichkeit aufnehmen, ist durch das Hören, schon ganz früh, ich glaube 5., 6. Lebenswoche beim Embryo. Hören und erst recht horchen ist natürlich ein achtsames sich berühren lassen. Ich bin derjenige, der hört, der etwas so aufnimmt, dass er einerseits passiv hört, aber das ist eine aktive Passivität, weil ich ja im Hören gleichzeitig auch Resonanz gebe und in Resonanz bin. Und dass die Etty Hillesum das mit dem Hineinhorchen sozusagen noch forciert. Ich fahre alle Antennen aus und merke auf einmal, ich bin mehr als ich bin. Ich bin derjenige, der hört und in dem etwas spricht, was ich bin und doch nicht ich bin oder mehr ist als ich. Und das kann man natürlich dann religiös deuten. Im Christentum, in der biblischen Tradition ist das ganz eklatant. Und damit kommt natürlich, sage ich einmal, das Geheimnis, das wir Gott nennen, ins Spiel. Das Wesentlichste und Tiefste in mir, das auf das Wesentlichste und Tiefste im Anderen horcht. Von Gott zu Gott. Wenn Etty Hillesum ihren inneren Dialog mit dem Göttlichen, mit den Worten von Gott zu Gott benennt, mag das gläubige Christen verwirren, vielleicht sogar schockieren. Es ist gerade nicht ketzerisch, weil es das Geheimnis beschreibt, dass ich bin. Ich bin Geschöpf Gottes, sagen viele in der Mystik. Ich habe einen göttlichen Kern. Ich bin sozusagen in meinem Dasein eingeborgen in eine göttliche Wirklichkeit. Etty Hillesums von Gott zu Gott steht in der Tradition der Spiritualität des Dominikanermönches Eckhart von Hohenheim, kurz Meister Eckhart genannt. dieser gilt als bedeutender christlicher Mystiker. Eckhart entwarf im 14. Jahrhundert Traktate und Predigten. 1329 verurteilte der Klerus wichtige Teile seiner Lehren als ketzerisch. Aus mystischer Sicht sind Mensch und Gott nicht getrennt. Für Meister Eckhart ist die Seele der göttliche Funken im Inneren eines jeden Menschen. Das Auge, in dem ich Gott sehe, das ist dasselbe Auge, darin mich Gott sieht. Mein Auge und Gottes Auge, das ist ein Auge und ein Sehen und ein Erkennen und eine Liebe. Der Schauende und das Geschaute werden im Schauen eins. Die Seele ist mit der Gottheit von gleicher Art. Darum lässt sich alles, was hier gesagt worden ist, vom Reich, sofern Gott selber das Reich ist, auch aussagen von der Seele. Denn die Seele ist der Inbegriff des Seins. Sie ist das, insofern sie Gottes Inbild ist. Als solches also ist die Seele auch das Reich Gottes. Gott ist gut. Gott ist weise. Gott ist unendlich. Gott ist gerecht. Das alles ist so unsinnig, als wenn ich das Schwarze weiß nennen würde. Du bist es, was du über deinen Gott denkst und lästerst ihn, wenn du ihn damit behängst. Nimm ihn ohne Eigenschaft als überseiendes Sein und eine überseiende Nichtheit. Mystik ist immer Selbsterkenntnis, könnte man ja auch sagen, und Suche ja nach der Wirklichkeit im Ganzen. Je mehr sich Etty auf die Suche begibt nach sich selbst, entdeckt sie natürlich auch Frage nach ihrer Herkunftsfamilie. Sie spürt, wie wichtig Freundschaften sind. Sie fragt sich, wie es beruflich weitergeht. Das heißt, da ist immer sofort auch Weltbezug da. Es ist nie nur eine sozusagen individualistische Innerlichkeit. Und damit ist immer gleich ein wachsendes Bewusstsein dafür da, wie alles in allem zusammenklingt und zusammengehört. Dem Theologen Gotthard Fuchs imponiert, dass Etty Hillesum ihre mystischen Erfahrungen nicht idealisiert, sondern mit einem taghellen Bewusstsein reflektiert. Aber gut, man darf auch nicht erwarten, immer mit einem solch verklärten Gefühl herumlaufen zu können. Ein Mensch ist auch ein schwaches und zerbrechliches Wesen. Und so eine kleine Schwäche ist auch nicht ungesund. Ich stehe erst am Anfang, aber der Anfang ist da, das weiß ich sicher. Es ist das Sammeln aller Kräfte, die in einem Menschen existieren. Es ist ein Leben mit Gott und in Gott und Gott in mir. Und wenn ich manchmal nachts das Bedürfnis verspüre, mit Gott zu sprechen und ganz kindlich sage, Gott, so kann das doch mit mir nicht länger weitergehen, dann ist es so, als würde ich zu etwas sprechen, das in mir ist, als ob ich versuchte, einen Teil meiner selbst zu beschwören. Ich finde das Wort Gott manchmal so primitiv. Es ist doch einfach nur ein Gleichnis, eine Annäherung an unser größtes und unaufhörlichstes inneres Abenteuer. Und ich glaube, dass ich das Wort Gott nicht einmal brauche. Es kommt mir manchmal wie ein primitiver Urklang vor, eine Hilfskonstruktion. Im Germanischen hat es wahrscheinlich mit dem Echolaut zu tun. Ich rufe und spüre auf einmal, da ist mehr als mein Ruf, da ist eine Resonanz, ein riesiger Raum, der sich öffnet und etwas kommt zurück und auf mich zu. Also mit dem Wort Gott wird das Faktum umkreist, dass wir sind, dass überhaupt etwas ist, dass es mir näher ist als ich mir selber, dass es größer ist als ich. Die göttliche Wirklichkeit, sage ich jetzt mal, ist überschreitend, sie fließt durch alles durch, wie die Luft, wie der Atem, wie die Elemente. Am Donnerstagabend war wieder Krieg vor meinem Fenster und ich schaute ihm von meinem Bett aus zu. Mein Mitbewohner Bernhard ließ neben mir Bach laufen. Und diese Stimme klang zuerst so kräftig und strahlend. Und dann plötzlich Flugzeuge, Flakgeschütze, Schüsse, Bomben, so dröhnend wie schon lange nicht mehr. Gleich um die Hausecke schien es. Und auf einmal wurde mir deutlich bewusst, wie viele Häuser täglich auf der ganzen Welt über Menschen einstürzen. Und Bach lief tapfer weiter, aber es war nur noch ein sehr schwaches Stimmchen. Ich lag da in meinem Bett und war so seltsam gelaunt. Leuchtkugeln entlang des bedrohlichen, kahlen Stamms vor meinem Fenster, Gedröhne. Und ich dachte, jeden Moment kann hier ein Granatsplitter durchs Fenster kommen. Das ist doch möglich. Und es ist auch möglich, dass man viel Schmerz erleiden muss. Und doch war ich so völlig friedlich und dankbar gestimmt da in meinem Bett. Und ich akzeptierte mit einem Gefühl der Demut alle Katastrophen und Schmerzen, die mir noch widerfahren können. Ich erinnere mich an einen Abend an einer Amsterdamer Gracht, ein verträumter Sommerabend. Schon sehr lange her. Ich sah Städte versinken und neue Städte emporschießen. Und ich dachte, bombardiert diese Welt nur kaputt. Wir werden eine neue Welt aufbauen. Und auch diese wird wieder vergehen. Und trotzdem ist das Leben schön. Immer wieder aufs Neue schön. Und das war wie eine Vision. Städte, die in Abgründe taumelten und neue, die sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder erhoben. Rainer Maria Rilke, Der Schauende. Wie ist das klein, womit wir ringen? Was mit uns ringt, wie ist das groß? Ließen wir ähnlicher den Dingen uns so vom großen Sturm bezwingen, wir würden weit und namenlos. Was wir besiegen, ist das Kleine, und der Erfolg selbst macht uns klein. Sein Wachstum ist der tief besiegte, von immer Größerem zu sein. Immer wieder komme ich auf Rilke zurück. Es ist so sonderbar. Er war ein zerbrechlicher Mann. Vielleicht wäre er unter Umständen wie denen, unter denen wir jetzt leben müssen, zugrunde gegangen. Aber zeugt es nicht von einer guten Ökonomie, dass sensible Künstler in ruhigen Zeiten und unter günstigen Umständen nach der schönsten und passendsten Form für ihre tiefsten Einsichten suchen können, an der sich Menschen, die in bewegteren und kräftezehrenderen Zeiten leben, aufrichten können und in der sie eine sichere Zufluchtsstätte für ihre Verwirrungen und Fragen finden können, die sie selbst noch nicht in eine eigene Form bringen und lösen können, weil die tägliche Energie für die täglichen Nöte beansprucht wird. Etty Hillesums Tagebücher erreichen jetzt in manchen Passagen eine bemerkenswerte literarische Dimension. Und doch hadert sie selbstkritisch mit der Qualität ihres Schreibens. Rilkes Zeilen geben ihr Trost und Zuversicht, insbesondere sein »Brief an einen jungen Schriftsteller«. Alles ist Austragen und dann Gebären. Jeden Eindruck und jeden Keim eines Gefühls ganz in sich, im Dunkel, im unsagbaren, unbewussten, dem eigenen Verstande unerreichbaren sich vollenden lassen und mit tiefer Demut und Geduld die Stunde der Niederkunft einer neuen Klarheit abwarten. Das allein heißt künstlerisch leben, im Verstehen wie im Schaffen. Da gibt es kein Messen mit der Zeit. Da gilt kein Jahr und 10 Jahre sind nichts. Künstler sein heißt nicht rechnen und zählen, reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne die Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch, aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Ich lerne es täglich, lerne es unter Schmerzen, denen ich dankbar bin. Geduld ist alles. Dies ist vorerst meine Leidenschaft. Alles von Rilke, alles von ihm, jeden einzelnen Buchstaben zu lesen und in mich aufzunehmen und ihn dann wieder abzustreifen, zu vergessen und wieder von der eigenen Substanz zu leben. Was war das im Grunde für eine seltsame Geschichte? Von dem Mädchen, das nicht knien konnte, oder als Variation, von dem Mädchen, das beten lernte. Es ist meine intimste Gebärde, intimer als jede Gebärde im Zusammensein mit einem Mann. Schließlich kann man doch nicht seine ganze Liebe über einem einzigen Menschen ausgießen. Während Etty Hillesum unter der deutschen Besatzung weiter am Tagebuch arbeitet und ihren Alltag lebt, spitzt sich Ende April 1942 die Lage der jüdischen Bevölkerung weiter zu. Alle Juden ab 6 Jahren müssen außerhalb ihrer Wohnungen einen gelben Stern tragen. Der gelbe Stoffstern mit seinen 6 Spitzen und dem Wort Jude darauf muss links auf der Brust getragen werden. Am 8. Mai 1941 konnte Etty Hillesum dem Wegbereiter ihres Untergangs von ihrer Wohnung aus direkt ins Gesicht schauen. Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, hielt sich in den Niederlanden auf und inspizierte an jenem Tag auf dem Museumsplein das neue Amsterdamer Polizeibataillon. In einer langen Dreierreihe standen die Polizisten stramm. Sie waren in Schwarz gekleidet und trugen einen Stahlhelm, Säbel und Gewehr. Himmler schritt die Reihen ab. Neben ihm Hans-Albin Rauter, der höhere SS- und Polizeiführer der besetzten Niederlande, und Willi Lages, der das Zepter über die Zentralstelle für jüdische Auswanderung schwang. Beim Blick aus ihrem Fenster sah Etty Hillesum Himmler direkt auf sich zukommen, den Arm zum Hitlergruß erhoben. Aus Judith Kuhlemeyers Hillesum-Biografie. Seltsam. Wenn Etty Hillesum aus dem Fenster ihrer Wohnung schaute, blickte sie direkt auf die Villa, in der nur 100 Meter entfernt die Maßnahmen zur Verfolgung und Deportation der Amsterdamer Juden geplant wurden. Im Dezember 1941 notierte Himmler in seinen Kalender »Judenfrage? Ausrotten«. Zum Jahresende hatten in Polen und der Sowjetunion die SS-Einsatztruppen bereits Hunderttausende von Juden erschossen. Um die Männer der SS nicht weiter durch Massenexekutionen psychisch zu belasten, wie Himmler es nannte, hatte er sich eine effektivere Vernichtungsmethode ausgedacht. Vergasung durch das Insektenvernichtungsmittel Zyklon B. Was makaber zur nationalsozialistischen Entwertung des jüdischen Volkes als Ungeziefer passte. Auf der Berliner Wannsee-Konferenz im Januar 1942 beschlossen führende Nazi-Funktionäre, 11 Millionen europäische Juden industriemäßig durch Vergasung zu eliminieren. Etty erwachte mit einem unruhigen, gehetzten Gefühl. Es war 7 Uhr morgens am 1. Juli 1942, einem Mittwoch. Auf dem Platz vor ihrem Haus herrschte noch völlige Stille. Am Vortag hatte man eine große Anzahl gegen die Juden gerichteter Verordnungen angekündigt. Ganz offensichtlich hatte das Etty stärker beeindruckt, als sie gedacht hatte. Unmittelbar nach dem Klingeln des Weckers nahm sie die physische Anspannung wahr. Sie fühlte sich wie gerädert und hatte Schmerzen am ganzen Körper. als musste sie physisch noch verarbeiten, was ihr Geist bereits ahnte. Am Tag zuvor hatten die Amsterdamer Zeitungen auf den Titelseiten eine Verordnung der deutschen Besatzer abgedruckt, die das Leben der jüdischen Bevölkerung radikal einschränkt. Ausgehverbot von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, das Verbot, Häuser von Nichtjuden zu betreten. Das Einkaufen in nichtjüdischen Geschäften ist nur noch zwischen 15 und 17 Uhr erlaubt. Juden dürfen von nun an weder Auto, Fahrrad, Straßenbahn noch Zug fahren. Auch Telefonieren ist verboten. Gerade die letzten beiden Verordnungen drängen die jüdische Bevölkerung in eine brutale Isolation. Trotz dieser Restriktionen gehen wohl die meisten Jüdinnen und Juden zu diesem Zeitpunkt noch davon aus, eine Überlebenschance zu haben. Dass die meisten der jüdischen Einwohner Hollands ein Jahr später nach Polen deportiert und dort in Vernichtungslagern ermordet werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch kaum jemandem klar. Sommer 1942. Für die jüdische Bevölkerung wird die Lage immer bedrohlicher. Gerüchte kursieren, dass die Nazis die Deportation der holländischen Juden in deutsche Arbeitslager planen. Samstag, 14. Juni, 7 Uhr abends. Wieder Verhaftungen, Terror, Konzentrationslager, willkürliches Abholen von Vätern, Schwestern, Brüdern. Man sucht nach dem Sinn des Lebens und fragt sich, ob das Leben überhaupt noch einen Sinn hat. Wir sind bloß hohle Gefäße von der Weltgeschichte durchgespült. Später werde ich es vielleicht besser formulieren können. Oder ich werde eine Figur in einer Novelle oder in einem Roman diese Dinge sagen lassen können. Aber das wird erst sehr viel später sein. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Etty Hillesum nicht, dass sie anderthalb Jahre später nicht mehr am Leben sein wird. Wie in anderen von den Nazis besetzten Ländern entstehen auch in Holland sogenannte Judenräte, der größte holländische in Amsterdam. Judenräte sind Zwangskörperschaften, die das organisatorische Bindeglied zwischen der Besatzungsmacht und der jüdischen Bevölkerung bilden sollen. Wenige Tage vor der Ankündigung der ersten Deportationen in deutsche Arbeitslager bestellt der SS-Hauptsturmführer Ferdinand aus der Fünten den Vorsitzenden des Amsterdamer Judenrates David Cohen in sein Büro ein und teilt ihm mit, die Zentralstelle werde in den nächsten Tagen mit der Einberufung von Juden zwischen 16 und 40 Jahren zur Zwangsarbeit in Deutschland unter polizeilicher Aufsicht beginnen. Aber das verstößt gegen die Bestimmungen des Völkerrechts, stammelte der erschrockene Cohen. Das Völkerrecht bestimmen wir, erwiderte aus der Fünden ruhig. Wir sind die Sieger. Sollte sich der Judenrat zur Mitarbeit bereit erklären, würde er bei der Registrierung der Evakuierten und den praktischen Formalitäten bis zum Aufbruch mitwirken können. Außerdem dürfte der Judenrat dann diejenigen Personen bestimmen, die von der Deportation freigestellt werden und eine sogenannte Sperre erhalten sollten. Für eine große Anzahl Menschen würde das die vorläufige Rettung bedeuten. Cohen forderte 35.000 Sperren. Schließlich stimmte der SS-Hauptsturmführer einer halb so großen Anzahl zu. Der Judenrat sieht sich mit einem teuflischen Dilemma konfrontiert. Sollte man den Rat auflösen und sich weigern, die deutschen Anordnungen weiter auszuführen? Oder mitarbeiten und auf diese Weise Schlimmeres zu verhindern versuchen? die Dinge in die Länge ziehen, verzögern, auf die alliierten Befreier warten und in der Zwischenzeit retten, was zu retten war? Der Judenrat entscheidet sich für die Mitarbeit. Auch aus der Fünden konnte Hoch zufrieden sein. Durch sein Versprechen von Kontrolle und Verfügungsrecht war es ihm gelungen, die Leitung des Judenrats irrezuführen und für seine Zwecke einzuspannen. Die Nachricht von der bevorstehenden Deportation verbreitet sich in Amsterdam wie ein Lauffeuer. Es werden auch 16-jährige Mädchen in die Arbeitslager geschickt, schreibt Etty. Wir Älteren werden sie unter unsere Fittiche nehmen müssen. Aus Judith Kuhlemeyers Hillesum-Biografie. Die zunehmende Bedrohung aus der Außenwelt setzt in Etty tiefgreifende Kräfte und Erkenntnisse frei, nicht zuletzt das Vertrauen in die Güte des Lebens und das Aufblühen ihrer Spiritualität. Im Jahr 1942 katapultiert der Nazi-Terror Etty zurück zu ihren jüdischen Wurzeln. Durch die beginnenden Deportationen und die drohende Vernichtung empfindet sie sich, ähnlich wie die Dichterinnen Gertrud Kolmar und Else Lasker-Schüler, wieder als Teil des jüdischen Volkes. Sie will ihren Weg gemeinsam mit den anderen Jüdinnen und Juden gehen und diese in der Not unterstützen. Deshalb lehnt sie es ab, zu emigrieren oder unterzutauchen wie Anne Frank und deren Familie. Je länger der Krieg dauerte und je mehr ihr Leben bedroht war, desto mehr verband sie sich wieder mit ihrer jüdischen Herkunft. So stark, dass sie anfing, von »wir Juden« zu sprechen. Das ist neu im Tagebuch. Im Sommer 1942 spricht sie plötzlich von »unserem Volk«, »meinem Volk«. Da wird sie also jüdischer, als sie es jemals war. Than in a way she ever was. Die Nazis mochten es auf unsere Vernichtung abgesehen haben. Doch zur Erniedrigung braucht es immer zwei. Denjenigen, der erniedrigt, und denjenigen, den man erniedrigen will. Und vor allem, der sich erniedrigen lässt. Wenn man gegen die Erniedrigung immun war, wenn diese einen nicht zu fassen bekam, dann lösten sich diese Erniedrigungen auf. Dann blieben nur noch lästige und unangenehme Verordnungen übrig, die das tägliche Leben beeinflussten. Aber keine Erniedrigungen und Unterdrückungen, die die Seele verletzen. Etty Hillesum made a remarkable choice as far as she could choose anything as a Jewish woman in the war. Etty Hillesum traf eine bemerkenswerte Entscheidung, denn sie weigerte sich, als jüdische Frau im Krieg unterzutauchen. Sie hatte viele Möglichkeiten dazu. Gute Freunde wollten ihr Unterschlupf gewähren und verstanden nicht, dass sie ablehnte. Her choice was, as she would call it, to sie entschied sich, das Schicksal ihres Volkes zu teilen. Sie wollte nicht vor dem Massenschicksal fliehen, das über die Juden kam. Escape from a what she called Massenschicksal, which came over the Jews. Judith Kuhlemeyer erzählt, wie verständnislos Etty Hillesums Umfeld auf ihre Weigerung, sich der drohenden Deportation zu entziehen, reagierte. Sie musste sich immer wieder rechtfertigen und erklären, dass Akzeptanz nicht Resignation bedeute. Auch Klaas Melliks Vater konnte Etty Hillesums Haltung nicht verstehen. Als mein Vater seine Freundin Etty Hillesum unter Druck setzte, damit sie bei ihm untertauchen würde, antwortete Etty Hillesum: Du verstehst mich nicht. Ich will das Schicksal meines Volkes teilen. So, es war eine bewusste Entscheidung von ihr, bei den Menschen zu bleiben, für die sie im Lager Westerbork betreut war. Auch wenn sie damit das Risiko lief, selbst deportiert zu werden. Nach ihrer typisch jüdischen Auffassung sind alle Juden füreinander verantwortlich. Das Massenschicksal soll von allen getragen werden. Und da hinzu kommt ihre Überzeugung, dass Leiden und Tod zu unserem Leben gehören. Man muss beides, das Leiden und Tod, als zu Leben gehörend akzeptieren. Und das dürfte man auf keine Weise leugnen. Viele werfen mir Gleichgültigkeit und Passivität vor und sagen, dass ich einfach nur kapituliere. Und sie sagen, jeder, der ihren Fängen entgehen könne, müsse es versuchen. Das sei Pflicht. Und ich müsse etwas für mich selbst tun. Aber das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Im Moment kümmern sich alle vor allem um sich selbst und schauen, wie sie darum herumkommen. Und doch müssen viele, sehr viele sogar gehen. Und das Verrückte ist, ich fühle mich nicht in ihren Fängen, weder wenn ich bleibe, noch wenn ich abtransportiert werde. Ich finde das alles so klischeehaft und primitiv. Ich kann dieser Argumentation überhaupt nicht mehr folgen. Ich fühle mich in niemandes Fängen. Ich fühle mich nur in Gottes Armen, um es einmal bildhaft überhöht auszudrücken. Und ob das jetzt hier, an diesem furchtbar liebgewonnenen und vertrauten Schreibtisch ist, oder nächsten Monat in einem kargen Raum im Judenviertel oder vielleicht in einem Arbeitslager unter SS-Bewachung, ich glaube, ich werde mich immer in Gottes Armen fühlen. Man wird mich vielleicht körperlich zugrunde richten können, aber mir weiter nichts anhaben können. Und ich werde vielleicht der Verzweiflung und Entbehrungen zum Opfer fallen, die ich mir in meinen abstrusesten Fantasien nicht hätte vorstellen können. Und doch ist all dies äußerst belanglos, gemessen an der unermesslichen Weite des Vertrauens in Gott und der inneren Erlebnisfähigkeit. Die Leute regen sich oft darüber auf, wenn ich sage, es ist doch nicht entscheidend, ob ich gehe oder ein anderer. Die Hauptsache ist doch, dass so viele Tausende gehen müssen. Und es ist keineswegs so, dass ich mit einem gelassenen Lächeln dem Untergang gerade heraus in die Arme laufen möchte. Es ist ein Gefühl des Unabwendbaren und eine Akzeptanz des Unabwendbaren in dem Wissen, dass uns letztendlich nichts genommen werden kann. Es ist eine seltsame Selbstüberschätzung, sich selbst zu wertvoll zu finden, um ein Massenschicksal mit anderen gemeinsam zu erleiden. Viele, die derzeit über Ungerechtigkeiten empört sind, sind eigentlich nur empört, weil diese Ungerechtigkeiten ihnen widerfahren. Es handelt sich also nicht um eine echte, tief verwurzelte Empörung. Es war ausgesprochen. Es war gut. Etty schlug ihr Tagebuch zu und deckte den Tisch für das Mittagessen. 3 Tage später bewirbt sie sich auf eine Stelle als Schreibmaschinenkraft beim Judenrat, wodurch sie eine Sperre erhält, die eine vorläufige Freistellung von der Deportation bedeutet. Etty Hillesum hatte sich für die Mitarbeit im Judenrat beworben und wurde eingestellt. Die Ambivalenz ihrer Entscheidung war ihr völlig bewusst. Es wird natürlich nie wieder gutzumachen sein, dass ein kleiner Teil der Juden mithilft, die übergroße Mehrheit abzutransportieren. Die Geschichte wird später ihr Urteil darüber fällen müssen. Dennoch bin ich dir dankbar dafür, Gott, dass du mich nicht an diesem ruhigen Schreibtisch hast sitzen lassen, sondern mich mitten in das Leiden und die Sorgen dieser Zeit gestellt hast. Es wäre keine Kunst, mit dir allein idyllisch in einem abgeschirmten Arbeitszimmer zu sitzen, sondern jetzt geht es darum, dass ich dich unversehrt mit mir trage und dass ich dir, komme was wolle, treu bleibe, wie ich es dir immer versprochen habe. Etty Hillesums Eltern sind über die Entscheidung ihrer Tochter erleichtert, denn dadurch sind sie und die psychisch labilen Brüder vorläufig geschützt. Ihr Vater Louis behält selbst in diesen Zeiten seinen jüdischen Humor. Nach dem Verbot für Juden Fahrräder zu benutzen, schreibt er an seine Tochter: Wir müssen jetzt nicht mehr Angst haben, dass unsere Fahrräder gestohlen werden. Für unsere Nerven ist das bestimmt von Vorteil. In der Wüste mussten wir damals auch 40 Jahre lang ohne Fahrräder auskommen. Etty knew what the Nazis were up to. She was connected to a lot of German refugees. Etty wusste, was die Nazis planten. Sie hatte Kontakt zu vielen deutschen Flüchtlingen, die ihr alle möglichen Geschichten über das Hitler-Regime im Deutschland der 1930er Jahre erzählten. Sie war nicht naiv. Sie wusste, dass dies ihr Tod sein konnte. Trotzdem glaubte sie an die Solidarität. Sie glaubte, dass es wichtiger sei, sich zu fragen, wie man sein Leben beenden würde, als ob man überleben würde. Sie sagte, wenn es unser Ende ist, dann lasst es uns mit Anstand tragen. Für sie war es wichtiger, ihre Moral zu bewahren, als selbst am Leben zu bleiben. It was more important to keep alive her morality than to stay alive herself. Jetzt kann ich kein Körperglied mehr rühren und keinen Gedanken mehr in meinem Schädel fassen. Dermaßen kaputt bin ich körperlich. Es ist jetzt 1:15. Nach dem Kaffee werde ich versuchen, ein wenig zu schlafen und um 4:45 zu spielen. Mein Tag besteht manchmal aus 100 Tagen. Heute Morgen gegen 7 Uhr hatte ich einen Augenblick lang eine höllische Unruhe und Hektik in mir wegen all dieser neuen Verordnungen. Und das ist gut so. Ich kann dadurch etwas von der Angst der anderen nachempfinden, denn diese Angst ist mir immer fremder geworden. Seitdem der Nazi-Terror in Holland eskaliert, zieht sich ein existenzielles Thema durch Etty Hillesums Tagebücher. Welche Bedeutung hat das Leid für das Leben der Menschen? Und ist es möglich, selbst mit dem Schlimmsten konstruktiv umzugehen? Leiden ist nicht unter der Würde des Menschen. Ich meine, man kann menschenwürdig und menschenunwürdig leiden. Die meisten Menschen im Westen verstehen die Kunst des Leidens nicht und erleben stattdessen 1000 Ängste. Das ist kein Leben mehr, wie die meisten leben. Angst, Resignation, Verbitterung, Hass, Verzweiflung. Mein Gott, man kann alles so gut verstehen. Aber wenn ihnen dieses Leben genommen wird, wird ihnen doch nicht viel genommen. Und ich frage mich, ob es so einen großen Unterschied macht, hier von 1000 Ängsten oder in Polen von 1000 Läusen und Hunger zerfressen zu werden. Man muss den Tod als einen Teil des Lebens akzeptieren, auch den schrecklichsten Tod. Aber erleben wir nicht jeden Tag ein ganzes Leben und spielt es eine große Rolle, ob wir ein paar Tage mehr oder weniger leben? Ich bin jeden Tag in Polen auf den Schlachtfeldern, wenn man es so nennen will. Manchmal drängt sich mir eine Vision von giftgrünen Schlachtfeldern auf. Ich bin jeden Tag bei den Hungernden, bei den Misshandelten und Sterbenden. Aber ich bin auch hier beim Jasmin und bei dem Stück Himmel vor meinem Fenster. Es gibt Platz für alles in einem einzigen Leben. Für den Glauben an Gott und für einen elenden Untergang. Wenn ich sage, ich habe auf gewisse Art und Weise mit dem Leben abgeschlossen, dann ist das keine Resignation, ganz sicher nicht. Es geht darum, das Leben tausendfach in jeder einzelnen Minute zu leben. Und dazu gehört auch, dem Leiden einen Platz einzuräumen. Und spielt es letztendlich eine Rolle, ob es in dem einen Jahrhundert die Inquisition ist und in einem anderen Kriege und Pogrome sind, die die Menschen leiden lassen? Sinnloses Leiden, wie sie selbst sagen. Das Leben und das Sterben, das Leid und die Freude, die Blasen an den wundgelaufenen Füßen und der Jasmin hinten in meinem Garten, die Verfolgungen, die unzähligen sinnlosen Grausamkeiten, all das, ja wirklich all das, ist in mir wie ein einziges starkes Ganzes. Und ich akzeptiere alles als ein Ganzes und beginne immer mehr zu verstehen, nur für mich selbst, ohne es bislang jemandem erklären zu können, wie sich alles zueinander verhält. Ich möchte lange leben, um später alles noch einmal erklären zu können. Und wenn mir das nicht vergönnt ist, nun, dann wird es jemand anderes tun. Dann wird jemand anderes mein Leben von dort an weiterleben, wo das meine unterbrochen wurde. Und deshalb muss ich es so gut, so vollkommen und so überzeugt wie möglich bis zum letzten Atemzug weiterleben, damit derjenige, der nach mir kommt, nicht wieder ganz von vorne anfangen muss und es nicht mehr so schwer hat. Den Theologen Gotthard Fuchs beeindruckt, mit welcher Klarheit Etty Hillesum die Facetten des menschlichen Leidens reflektiert. Etty ist auch darin beispielhaft, dass sie sich weigert und weigern lernt, die Wirklichkeit zu halbieren und sich sozusagen die Rosinen rauszusuchen und das andere nicht. Und insofern, wenn ich mich der Wirklichkeit stelle, wie sie ist, dann ist Leiden unumgänglich. Also was tue ich mir an, was wird mir angetan, wo verletze ich, wo werde ich selber verletzt? Völlig klar muss sein, wer Leiden sucht, ist krank, der braucht Therapie. Aber das Leiden, was aus den Verhältnissen entsteht, wenn man sich der Realität stellt und eben nicht flieht und blinde Kuh spielt, das zu übernehmen, ist Zeichen des Erwachsenwerdens. Und für mich sind Mystiker, Mystikerinnen erwachsen gewordene Menschen, die eben nicht von einer anderen Welt träumen, sondern sich dem stellen, was ist. Und das ist sterblich, das ist tödlich und es ist eben leider auch sehr gewaltförmig und verletzend. Ach, wir haben ja alles in uns. Gott und den Himmel, Hölle und Erde, Leben und Tod und Jahrhunderte, viele Jahrhunderte. Die Kulissen und die Handlung der äußeren Umstände wandeln sich, aber wir tragen alles in uns. Und die Umstände sind ja nicht das Entscheidende. Niemals, weil es immer Umstände geben wird, gute und schlechte. Und die Tatsache, dass es gute und schlechte Umstände gibt, muss man akzeptieren, was einen nicht daran hindert, sein Leben der Verbesserung des Schlechten zu widmen. Aber man muss wissen, aus welchen Gründen man diesen Kampf führt, und man muss bei sich selbst anfangen, jeden Tag aufs Neue bei sich selbst. Es gibt Leute, es gibt sie tatsächlich, die im letzten Augenblick ihre Staubsauger und ihr silbernes Besteck in Sicherheit bringen, statt dich zu bewahren, mein Gott. Und es gibt Menschen, die nur ihren Körper retten wollen, der ja heute nichts anderes mehr ist als eine Behausung für tausend Ängste und Verbitterung. Ich habe mein Leben gleichsam um den Tod erweitert und akzeptiere ihn. Für mich gehört der Untergang, jegliche Art von Untergang zum Leben dazu. Man sollte also nicht jetzt schon einen Teil des Lebens dem Tod opfern, aufgrund der Angst vor dem Tod und weil man den Tod nicht akzeptiert. Denn dadurch, dass die meisten den Tod nicht akzeptieren und aufgrund all dieser Ängste haben sie nur noch ein armselig verkümmertes Restchen Leben behalten, das man kaum noch Leben nennen kann. Es klingt fast paradox. Wenn man den Tod aus seinem Leben ausschließt, führt man kein vollständiges Leben. Und indem man den Tod in sein Leben einbezieht, erweitert und bereichert man das Leben. In letzter Zeit spüre ich immer stärker, dass sich ein Hauch von Ewigkeit bis in die kleinsten alltäglichen Handlungen und Empfindungen einschleicht. Ich bin nicht die Einzige, die müde, krank, traurig oder ängstlich ist, sondern ich teile das Los von Millionen anderen Menschen aus vielen Jahrhunderten. Seit gestern bin ich wieder älter geworden. Auf einen Schlag um viele Jahre älter und ernsthafter. Die Mutlosigkeit ist von mir gewichen und an ihre Stelle ist eine größere Kraft als einst getreten. Eines ist jedoch sicher. Wir müssen dazu beitragen, den Liebesvorrat auf dieser Erde zu vergrößern. Jedes kleine bisschen Hass, das man dem bereits existierenden vielen Hass hinzufügt, macht diese Welt noch unwirtlicher und unbewohnbarer. Über die letzten und tiefsten Dinge des Lebens darf man eigentlich erst sprechen, wenn die Wörter so einfach und natürlich aus einem herausquellen wie Wasser aus einem Brunnen. Ende Juli 1942 fährt Etty Hillesum mit 40 weiteren Mitgliedern des Judenrates zum Arbeitseinsatz ins Durchgangslager Westerbork. Die Zugfahrt endet im Bahnhof des kleinen Dorfes Hochdalen in der nordholländischen Region Drenthe, der schon lange keine Reisenden mehr gesehen hat. Die letzten 5 Kilometer legen sie mit geschulterten Rucksäcken zu Fuß zurück. In einer sandigen Heidelandschaft stehen auf dem 500 mal 500 Meter großen Lagergelände spartanische Holzbaracken. Alles ist von einer grauen Staubschicht bedeckt. Es gibt keine festen Wege. Bei Regen verwandelt sich das Durchgangslager in eine Schlammwüste. Die Kosten für die Versorgung der Lagerinsassen muss perfiderweise die jüdische Gemeinschaft der Niederlande selbst übernehmen. Laut Karteikarte arbeitet Etty Hillesum in Westerbork bei der sozialen Versorgung der Durchreisenden. Faktisch unterstützt sie so weit wie möglich die Frauen, Männer und Kinder praktisch und seelisch. Nicht zuletzt beim Weitertransport in die Vernichtungslager im Osten. Es machte einen großen Unterschied, ob man vorbereitet kam, mit gut gepacktem Rucksack, oder ob man unerwartet aus dem Haus gezerrt oder von der Straße weggerissen worden war. Mit der Zeit erlebten wir nur noch Letzteres. Bei den ersten Razzia-Transporten, als Menschen in Pantoffeln und Unterwäsche kamen, zog sich ganz Westerbork in einer einzigen entsetzten und heroischen Geste bis aufs Hemd aus. Man hat in hier und da großartiger Zusammenarbeit mit dem Hinterland versucht, die Aufbrechenden so gut wie möglich auszurüsten. Aber wenn man an die vielen denkt, die ohne Kleider dem Winter in Osteuropa entgegengegangen sind, und wenn man an die eine dünne Decke denkt, die wir manchmal in der Nacht austeilen konnten, einige Stunden vor dem Aufbruch. Im Walde von Sachsenhausen ein Barackenlager steht. Hier warten einige Tausend, dass die Schutzhaft zu Ende geht. Hier warten einige Tausend, dass die Schutzhaft zu Ende geht. Wir sind schon lange gefangen, waren erst im festen Bau. In uns allen lebt das Verlangen, nach Haus zu Kindern und Frau. In uns allen lebt das Verlangen nach Haus zu Kindern und Frau. Oft fühlte sich Etty vollkommen hilflos. Sie war ins Lager gekommen, um ihren Schicksalsgenossen zu helfen, Doch was konnte sie tun? Sie machte sich auf die Suche nach Schuhen für die alte Frau, die nur Pantoffeln an den Füßen hatte. Sie sprach mit Menschen, sie tröstete sie. Häufig fand sie Frauen weinend an den Registriertischen des Judenrates vor. Dann ging sie hin und stellte sich hinter die schluchzende Frau, beschützend, die Arme über deren Brust gekreuzt. Sie blieb einfach stehen und war da. Etwas anderes konnte sie doch nicht tun. Etty Hillesum arbeitet als sogenannte Staffette für den Judenrat. Das heißt, sie darf als Freiwillige gelegentlich zwischen Westerbork und Amsterdam pendeln. Erschöpft kehrt sie Anfang September nach Amsterdam zurück. Magenschmerzen, Schwäche und Schwindel bringen sie an die Grenzen ihrer Kraft. Der Körper sagt Halt, doch gleichzeitig vermisst Etty Hillesum Westerbork. Irgendwie fühle ich mich hingetrieben zu diesem kleinen Fleck, mitten auf der Heide, wo so viel Menschenschicksal zusammengeschmissen ist. An meinem Schreibtisch zwischen meinen Schriftstellern, Dichtern und Blumen habe ich das Leben so sehr geliebt. Und dort, inmitten der Baracken voller aufgescheuchter und verfolgter Menschen, habe ich die Bestätigung für meine Liebe zum Leben gefunden. Das Leben in jenen zugigen Baracken stand keineswegs im Gegensatz zum Leben in diesem geschützten, ruhigen Zimmer. Ich war keinen Augenblick lang von dem Leben abgeschnitten, das angeblich vorbei ist. Es bestand eine große, sinnreiche Kontinuität. In dieser Lebensphase stirbt Etty Hillesums spiritueller Lehrer, Therapeut und intimer Freund Julius Spier nach längerer Krankheit. Sie fällt in keine Krise, sondern fühlt sich stark genug, ihren Weg auch alleine weiterzugehen. Die Verbindung zu Spier wird den Tod überdauern. Die Kräfte, die mir zur Verfügung stehen, hast du in mir freigesetzt. Du warst der Vermittler zwischen Gott und mir. Und jetzt bist du, mein Vermittler, fortgegangen. Und jetzt führt mein Weg geradewegs zu Gott. Das ist gut so. Ich spüre es. Und ich werde wiederum selbst die Vermittlerin für all die anderen werden, die ich erreichen kann. Kurz nach Julius Spiers Tod klingelten deutsche Polizisten bei der Familie Nethe. Man wollte Herrn Spier abholen, der sich zur Deportation zu melden hatte. Er sollte innerhalb von 10 Minuten seine Sachen packen. Herr Spier ist gestorben, sagte Frau Nethe. Die Männer glaubten ihr nicht. Frau Nethe führte die Beamten in Spiers Zimmer, wo er aufgebahrt lag. Sehen Sie? Das Westerbork, das Etty im Sommer 1942 kennengelernt hatte, hatte sich innerhalb weniger Monate stark verändert, was sicher nicht nur an den Wetterbedingungen lag. Im August hatten noch etwa 2000 Menschen auf der Heide gehaust. Doch Anfang Oktober, nach dem Leeren der jüdischen Arbeitslager und den Massenrazzien im ganzen Land, war die Lagerbevölkerung innerhalb weniger Tage auf mehr als 15.000 Personen angewachsen. Und diesen Ansturm konnte das Lager in keiner Weise bewältigen. Am Wochenende des 3. und 4. Oktober kamen unter anderem aus Amsterdam, Den Haag, Rotterdam und Arnheim 11 übervolle Züge nach Westerbork. Ein völliges Chaos brach aus. An allem herrschte Mangel. An Schlafplätzen, Essen, Decken, Kleidung, Toiletten, Trinkwasser. Im Sommer hatte man die Gleise bis ins Lager hinein weitergebaut. Und Etty konnte mit eigenen Augen sehen, welch dramatische Szenen sich abspielten, wenn die Züge ihre Menschenladungen brachten oder abholten. Aus Judith Kuhlemeyers Hillesum-Biografie. She decided to become the small chronicle writer of her time. Sie beschloss, die kleine Chronistin ihrer Zeit zu werden, indem sie lange Briefe aus Westerbork an ihre Freunde schrieb. Briefe, die sehr beeindruckend waren. Denn sie beschrieb die Ankunft und Abfahrt der Transporte. 3000 Juden stapelten sich in Zügen. The departure of the transport, 3000 Jews stacked up in trains. Bisher war Etty vor allem an ihrem Innenleben interessiert. In Westerbork sah sie sich gezwungen, über die Welt um sie herum zu schreiben. Und in ihren Briefen entwickelt sie sich zu einer wirklich großen Schriftstellerin. Eine Autorin von dem, was wir heute als literarisches Sachbuch bezeichnen würden, die in der Lage ist, mit wenigen Worten die ganze komplexe und schreckliche Welt von Westerbork zu zeigen. Show the whole complex and horrible world of Westerbork. Was tue ich hier eigentlich? Ich manövriere mit diesen 5 unseligen kleinen Kaffeebechern zwischen Hunderten von Menschen hindurch. Hin und wieder laufe ich aus purer Hilflosigkeit weg. So wie neulich, als eine alte Frau bewusstlos in einer Ecke zusammenbrach und man im ganzen Lager keinen Tropfen Wasser auftreiben konnte, weil die Wasserleitung zugedreht war. In Westerbork hatte sich eine kleine Widerstandsgruppe von Antifaschisten und Kommunisten gebildet, darunter Werner Sterzenbach, mit dem Etty Hillesum heftig debattiert. Politischer Widerstand ist nicht ihr Weg. Trotzdem unterstützt sie die Widerstandsgruppe. Als Mitarbeiterin des Judenrats kann sie anfangs noch Päckchen und Dokumente heimlich ins Lager hinein- und hinausbringen. Ende Mai 1943 geschieht das, was Etty Hillesum schon länger befürchtet hat. Die Nazis heben Privilegien des Judenrates auf, was perspektivisch einem Todesurteil gleichkommt. Im Juni 1943 übergibt Etty Hillesum die Tagebuchhefte ihrer Freundin Maria Tönsing, mit der sie in einer Wohngemeinschaft zusammengelebt hat. Falls Etty nicht überleben würde, sollte Maria die Tagebücher dem Schriftsteller Klaas Smellick Senior übergeben, einem ihrer ehemaligen Liebhaber. In der Hoffnung, Smellick würde einen Verleger finden, der sie nach dem Krieg veröffentlicht. Etty vertraute darauf, zurückzukommen, berichtete Maria Tönsing nach dem Krieg. Am 6. Juni 1943, einem Sonntag, zog Etty Hillesum zum allerletzten Mal die Tür der Gabriel-Metzu-Straat 6 hinter sich zu. Sie reiste mit einer Gruppe Kollegen vom Judenrat in einem gewöhnlichen Zug nach Assen. Von dort aus würde man sie mit einem Lastwagen weiter nach Westerbork bringen. Anfang Juli 1943 verlieren die Mitarbeiter des Judenrates auch ihre letzten Privilegien, was unmittelbare Konsequenzen für Etty Hillesums Familie hat. Sie stehen nicht länger auf der geschützten Liste. Sie werden zu Transportmaterial und in Westerbork interniert. Etty erfährt, dass ihr Vater, Louis, für den Weitertransport nach Polen vorgemerkt ist. Sie weiß nun, dass der Weitertransport in die polnischen Konzentrationslager bald auch sie und ihre Familie treffen wird. Doch auch jetzt verliert sie ihren Lebensmut nicht. Ihr Zwiegespräch mit Gott vertieft sich. Im August gelingt es ihr noch, 16 Postkarten und Briefe nach draußen zu schmuggeln. Darunter der sogenannte zweite Westerbork-Brief, der niemals die Zensur passiert hätte. Nach 4-wöchiger Transportpause, in der die Insassen von Westerbork schon von der Freiheit durch ein baldiges Kriegsende träumen, beginnt die Todesspirale erneut. Ein Zug, der vor allem aus Alten, Kranken und Müttern mit Kindern besteht, verlässt das Lager. Etty Hillesum hat den Aufbrechenden, wie schon in den Wochen zuvor, die ganze Nacht beigestanden. Am nächsten Tag, dem 24. August, schreibt sie, erschöpft und emotional aufgewühlt, eben jenen zweiten Westerborg-Brief, eine literarische Reportage über ihre hautnahen Erlebnisse. Es ist wohl das beste Stück Prosa, das Etty Hillesum in ihrem viel zu kurzen Leben schreiben sollte. All ihre Talente konzentrierten sich hier. Empathie, Einfühlungsvermögen und ein feiner Sinn für die Details, verbunden mit der Kunst, allem Grauen zum Trotz einen milden, leicht ironischen Ton zu bewahren, wodurch jedes Pathos vermieden und der Bericht noch eindringlicher wurde. Während Etty noch davon träumte, irgendwann eine große Schriftstellerin zu werden, zeigte sie in diesem Brief, dass sie das in jeder Hinsicht bereits war. Aus der Hillesum-Biografie von Judith Kuhlemeier. Die Güterwaggons sind nun tatsächlich, was man voll nennen könnte. Aber das hat man nur gedacht. Allmächtiger, müssen die jetzt auch noch alle mit dazu? Da erscheint eine neue große Menschengruppe. Die Kinder kleben immer noch mit den Nasen an der Scheibe. Sie verfolgen alles ganz genau mit. Plötzlich ruft eines der Kinder: »Der Kommandant!« Er erscheint am Anfang der Asphaltstraße wie der berühmte Star, der erst zum großen Finale einer Revue die Bühne betritt. Außerdem ist er sozusagen der Vater unseres Kunstlebens hier und ein treuer Besucher der Kabarettabende. Er kam bei einer Gelegenheit dreimal hintereinander in dieselbe Vorstellung und lachte jedes Mal genauso laut über dieselben alten Witze. Er lädt hin und wieder Künstler zu sich nach Hause ein und spricht und trinkt die ganze Nacht mit ihnen. Und neulich hat er in der Nacht eine Schauspielerin nach Hause begleitet und zum Abschied hat er ihr die Hand gegeben. Stellen Sie sich das vor, die Hand. Man sagt auch, dass er Kinder besonders liebt. Die Kinder sollen es gut haben. Im Krankenhaus bekommen sie jeden Tag eine Tomate. Trotzdem sterben hier viele Kinder. Eine Stimme hinter mir sagt: Wir hatten früher einen Kommandanten, der die Menschen mit Tritten nach Polen befördert hat. Der hier lacht sie nach Polen. Er geht den Zug entlang, in militärischem Schritt, ein noch ziemlich junger Mann. Er ist Herr und Meister über Leben und Tod von holländischen und deutschen Juden auf der Heide von Drenthe. Vor einem Jahr wird er wohl noch nicht gewusst haben, dass es so eine Heide überhaupt gibt. Ich übrigens auch nicht. In militärischem Schritt geht er die Güterwaggons entlang, aus denen förmlich die Menschen quellen. Kranke, Säuglinge, junge Mütter und kahlgeschorene Männer. Es werden noch einige Kranke auf Tragen herbeigebracht. Er macht eine ungeduldige Gebärde, es geht ihm nicht schnell genug. Du lieber Himmel, gehen die Türen wirklich alle zu? Ja, sie gehen zu. Die Türen werden über den zusammengepressten, in alle Richtungen auseinandergedrückten Menschenmassen in den Güterwaggons geschlossen. Durch die schmalen Öffnungen an der oberen Seite sieht man Köpfe und Hände, die später winken, als der Zug abfährt. Der Kommandant fährt noch einmal auf dem Fahrrad den ganzen Zug entlang. Dann macht er eine kurze Gebärde mit der Hand, wie ein Fürst aus einer Operette. Und ein kleiner Untergebener eilt herbei, um ihm ehrerbietig das Fahrrad abzunehmen. Die Pfeife stößt einen durchdringenden Schrei aus. Der Zug mit 1020 Juden verlässt Holland. Dieser Nacht habe ich einen Augenblick lang ganz ehrlich geglaubt, es wäre eine Sünde, von nun an noch zu lachen. Wenn ich an die Gesichter der grün uniformierten, bewaffneten Begleittrupps denke, mein Gott, diese Gesichter. Ich habe sie eines nach dem anderen betrachtet, verdeckt hinter einem Fenster stehend. Ich bin noch nie über etwas so erschrocken wie über diese Gesichter. Ich bin mit dem Wort in Konflikt geraten. das das Leitmotiv meines Lebens ist. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Dieses Wort hat mit mir einen schwierigen Morgen erlebt. Wenige Tage nach der Schreckensnacht versucht Werner Sterzenbach aus der Westerborker Untergrundzelle, Etty Hillesum noch einmal zur Flucht und zum Kampf im Untergrund zu überreden. Etty, wir bringen dich aus dem Lager raus. Wir helfen dir. Du brauchst deinen Freunden nicht zur Last zu fallen. Wir haben eine Organisation, die für Untertauchadressen und falsche Papiere sorgt. Seine Worte ließen Etty Hillesum nicht unbeeindruckt. Das sah Werner Sterzenbach. Sie hörte ihm aufmerksam zu, wenn er seine Argumente vorbrachte. Aber lange zweifelte sie nie. »Ich kann hier wegen meiner Eltern nicht weg«, lautete ihre Antwort. »Ich muss ihnen helfen. Und nicht nur ihnen, auch all den anderen Menschen.« »Etty, so hilfst du diesen Menschen jetzt, aber du veränderst nichts«, rief Sterzenbach aus. »Was du tust, ist Selbstbetrug. Wenn du gegen den Faschismus, gegen das Unrecht kämpfen willst, musst du das auf eine andere Art und Weise tun.« »Ich kann einfach nicht anders. Meine Kämpfe werden im Inneren mit meinen eigenen Dämonen ausgefochten. Aber inmitten tausender angsterfüllter Menschen gegen wild gewordene und zugleich eiskalte Fanatiker zu kämpfen, die unseren Untergang wollen, nein, das liegt mir nun mal nicht. Ich habe auch keine Angst. Ich weiß nicht warum. Ich bin so gelassen. Das Stück Geschichte, das wir jetzt erleben, kann ich sehr gut tragen, ohne darunter zusammenzubrechen. Ich weiß, was alles vor sich geht. Und trotzdem behalte ich einen klaren Kopf. Etty Hillesum bleibt ihrem Weg treu. Sie möchte als denkendes Herz der Baracke weiterhin dem jüdischen Volk dienen. Am 6. September 1943 kommt aus Den Haag der Befehl, dass die ganze Familie Hillesum am nächsten Tag unter den Nummern 314 bis 317 mit 1000 anderen Jüdinnen und Juden auf Transport geschickt werden soll. Einen Tag später wird sie, ihr Vater, ihre Mutter und ihr Bruder Mischa von Westerbork nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Ihr Bruder Jaab wird später folgen. Durch einen Schlitz in der Bretterwand des Waggons wirft sie noch eine Postkarte an ihre Freundin Christine aus dem Zug. Ein wohlwollender Mensch, der die Karte findet, schickt sie an die angegebene Adresse. Etty Hillesum schrieb: Ich schlage die Bibel an irgendeiner Stelle auf und finde das. Der Herr ist meine hohe Burg. Ich sitze mitten in einem vollen Güterwaggon auf meinem Rucksack. Vater, Mutter und Mischa sitzen einige Waggons weiter. Der Aufbruch kam doch noch ziemlich unerwartet. Wir haben das Lager singend verlassen. Weder sie noch Mischa und die Eltern überleben. Ihr zweiter Bruder Jaab stirbt nach Kriegsende beim Rückweg aus Bergen-Belsen an Entkräftung. Etty Hillesum wird nach Angaben des Roten Kreuzes mit 29 Jahren vermutlich am 30. November 1943 in Auschwitz ermordet. ob Atheist oder Religiöser, ob Jude oder Christ, der innere Horizont eines jeden Lesers wird durch die Lektüre dieser Tagebücher auf überraschende Weise erweitert. I think it's very inspiring to read words of a woman who was living under unimaginable pressure and threat. Es ist sehr inspirierend, die Worte dieser Frau zu lesen, die unter unvorstellbarer Bedrohung lebte und es dennoch schaffte, positive Energie in sich selbst zu finden und für ein größeres Ideal zu leben. Eine Frau, die anderen Menschen half und unter härtesten Umständen ihre Tagebücher schrieb. Who was trying to help other people, who was trying to write under horrible circumstances. Sie war keine Heilige, aber es ist beeindruckend, wie sie niemals aufgab und weiter an das Gute im Menschen glaubte, an die gute Kraft, die jeder in sich selbst finden kann. Ich betrachte Etty Hillesum als eine Mystikerin, weil sie das gesamte Leben, ihr eigenes Leben, die gesamte historische Stunde, in der sie steht, im Lichte einer größeren, einer allumfassenden Wirklichkeit sieht und daraus eine Kraft schöpft, die mehr Menschlichkeit, mehr Mitmenschlichkeit, mehr Liebe generiert. Wirklich groß. Und dennoch laufe ich oft am späten Abend, wenn der Tag hinter mir in die Tiefe versunken ist, mit federnden Schritten am Stacheldraht entlang. Und dann quillt es mir immer wieder aus dem Herz herauf, das Leben ist etwas Herrliches und Großes. Wir müssen später eine ganz neue Welt aufbauen und jedem weiteren Verbrechen, jeder weiteren Grausamkeit müssen wir ein weiteres Stückchen Liebe und Güte gegenüberstellen, dass wir in uns selbst erobern müssen. Und wenn wir diese Zeit unversehrt überleben, körperlich und seelisch unversehrt, aber vor allem seelisch, ohne Verbitterung, ohne Hass, dann haben wir auch das Recht, nach dem Krieg ein Wort mitzureden. Dieser innige Wunsch sollte sich für Etty Hillesum selbst nicht erfüllen. Ihre Vision richtet sich heute an uns. Trotz allem kein Hass. Eine lange Nacht über Etty Hillesum. Eine Sendung von Burkhard Reinartz. Es sprachen Anja Leis, Jean-Paul Beck, Judith Jakob und Edda Fischer. Ton und Technik: Hendrik Manuk und Jens Müller. Regie: Burkhard Reinartz. Redaktion: Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über den französischen Filmemacher François Truffaut, einen der Exponenten der Nouvelle Vague. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.